erkennen die lebendigen Wesen, Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Lasst uns ihm wirklich alle Ehre geben für alles, was wir in unserem Leben bereits empfangen haben. Lasst uns ihm die alle Ehre geben für alles, was wir unser eigen nennen dürfen, für alle Bewahrung, für allen Schutz, für alle Segnung, für jede geistliche Segnung in der himmlischen Welt, die er uns geschenkt hat in Christus. Lass uns ihm die Ehre geben, aus uns selber können wir nichts tun. Er ist derjenige, dem alle Ehre gebührt. Er ist derjenige, der würdig ist. Halleluja. Also lass uns ihm die Ehre geben. Danken wir insbesondere für dein wunderbares Blut, das vergossen wurde. Wir danken dir insbesondere, Herr, für das Blut, das uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und von jeder Schuld. Weil wir wollen an diesem Wochenende, wir wollen in diesem Leben hier auf dieser Erde, wir wollen zu denen gehören, die stehen auf dem Berg des Herrn. Wir wollen zu denen gehören, die stehen in der heiligen Gegenwart Gottes. Halleluja. Im Psalm 24, Vers 3 heißt es, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug? Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und weißt du, ich bin so dankbar für das Blut Jesu Christi. dass selbst dann, wenn deine Seele in die Irre gegangen ist an einem bestimmten Punkt, selbst dann, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind und nicht zusammenpassen mit Jesus, mit Gott in deinem Leben, dann gibt es sein Blut, dann gibt es das Blut Jesu Christi, das für dich geflossen ist. Und das Wort sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wodurch reinigt er uns? Er reinigt uns für sein Blut. Bist du nicht dankbar für sein Blut? Bist du nicht dankbar, dass du durch sein Blut stehen kannst auf dem Berg des Herrn? Also wenn es da irgendetwas gibt heute Abend noch, was du vielleicht vor dem Herrn noch nicht bekannt hast, was du noch nicht unter sein Blut gebracht hast, was ich noch irgendwie trennen könnte von diesem heiligen, mächtigen Gott, dann gerade jetzt kannst du 1. Johannes 1, Vers 9 für dich in Anspruch nehmen. Gerade jetzt kannst du sagen, Herr, vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Herr, vergib mir das da, wo ich diesen Ausbruch hatte. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Vergib mir, wo ich abgewichen bin von dem Weg, den du für mich hattest. Vergib mir, wo ich nicht gehorsam war. Vergib mir, wo ich nicht klar war. Vergib mir, wo ich Kompromisse gemacht habe. Vergib mir und reinige mich durch dein Blut. Weißt du, er sagt dir das zu. Er hat das Mittel geschaffen, damit du stehen kannst auf dem Berg des Herrn. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Du musst es nur für dich ergreifen. Du musst nur sagen, ja, ich nehme das. Ich nehme 1. Johannes 1, Vers 9. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich nehme dein Blut, das mich jetzt reinigt. Das kannst du gerade jetzt tun in seiner Gegenwart. Sein Blut fließt, sein Blut fließt. Wenn es irgendetwas gibt, was noch zwischen dir und Gott steht, dann lass es gerade jetzt los. Bekenne es ihm und nimm sein Blut in Anspruch. Lass sein Blut drüber fließen, gerade jetzt, weil durch sein Blut kannst du stehen in Reinheit auf dem Berg des Herrn. Durch sein Blut kannst du stehen in Vollkommenheit vor Jesus und vor dem Vater. Halleluja, im Allerheiligsten. Oh, danke Jesus, danke Vater für dein Werk. Halleluja, lass uns eine Minute Zeit nehmen, wo wir wirklich unser Herz nochmal ganz klar ausrichten, wo wir einfach jedes falsche Motiv einfach zur Seite tun, bekennen, jede Schuld, jeden Fehler, alle, was auch immer. Wenn es nichts zu bekennen gibt, dann dank ihm einfach für dein Blut, ist für sein Blut, dann dank ihm einfach, dass sein Blut dich bedeckt. Weil das ist die Gnade Gottes, weißt du, nur durch die Gnade Gottes kannst du frei von Sünde gehen. Nur durch die Gnade Gottes kannst du stehen in der Gegenwart. Aber sein Blut hat bezahlt und es ist ein vollkommener Preis. Und so kannst du stehen in Vollkommenheit. In ihm bist du vollkommen gemacht, sagt Kolosser 2, Vers 9. In ihm bist du vollkommen gemacht. Durch sein Blut bist du vollkommen gemacht. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du wäschst mich ganz rein, du wäschst mich ganz rein, du wäschst mich ganz rein. Mit deinem Blut wäschst du mich rein, du wäschst mich ganz rein, du wäschst mich ganz rein. Mit deinem Blut gerade jetzt wäschst du mich rein. Gerade jetzt. Wäsch mich ganz rein. Mit deinem Blut wäschst du mich rein. Wäsch mich ganz rein. Wäsch mich ganz rein. Mit deinem Blut wäsch mich ganz rein. Und alles, was dich abgelenkt hat, alles, was dein Blick abgelenkt hat von ihm, alles, was dein Blick abgelenkt hat von Jesus, es muss jetzt gehen. Es muss jetzt weichen, es muss dich jetzt verlassen. Halleluja. Jeder Gedankenmüll, jede Ablenkung, weißt du, jeder Unglaube, jeder Zweifel, jede Angst, jede Unsicherheit, jede menschliche Frage, sie muss jetzt einfach abfallen in seiner Gegenwart. Weil sein Blut wäscht dich ganz rein. Dass du stehen kannst auf dem Berg des Herrn. Dass du stehen kannst in seiner Heiligkeit. Dass du stehen kannst in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. ich danke dir für dein Blut. Es macht alles gut, es macht alles gut, es macht alles gut in meinem Leben. Es macht alles gut, es macht alles gut, es macht alles gut in meinem Leben. Oh, oh, du hast den Preis bezahlt, du hast den Preis bezahlt, du hast den Preis bezahlt, du hast den Preis bezahlt, am Kreuz von Golgatha, du hast den Preis bezahlt, du hast den Preis bezahlt, du hast den Preis bezahlt, am Kreuz von Golgatha. Und ich spüre auch, wie Schmerzen, die dich abgelenkt haben, während du hier standst, gerade jetzt, verschwinden, Schmerzen. Einige sind hier und du hast Schmerzen, wenn du länger stehst. Und diese Schmerzen verlassen dich gerade jetzt in der Gegenwart Gottes, in Jesu Namen. Empfang deine Heilung gerade jetzt. Jemand ist hier und du hast starke Ohrenschmerzen, die dich wirklich auch stark ablenken, immer wieder. Und diese Schmerzen, die gehen jetzt zurück in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Da ist jemand anders, du hast starke Kopfdruck, wirklich wie ein Schraubstock in deinem Kopf. Und es löst sich jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jemand ist hier und du hast ein Hüftproblem und deswegen Schmerzen. Aber sobald du ein paar Schritte läufst und auch das verlässt dich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Schulterprobleme verschwinden jetzt. Langwierige Entzündung in der Schulter verschwindet jetzt. In dem Namen Jesus. Gerade jetzt ein Kehlkopfproblem, was dir Schwierigkeiten gemacht hat, auch zu singen. Einfach auch in der Gegenwart Gottes wirklich zu singen. Dieses Kehlkopfproblem geht jetzt zurück und du wirst frei singen können. Du wirst merken, es wird frei. Halleluja. In Jesu Namen. In diesem Augenblick, oh, oh, oh. auch was gesehen, und zwar ist jemand hier, ich habe ein ganz spezifisches Wort gehabt für jemanden, und bei dir ist es so, dass da etwas in deiner Seele ist, was dich noch unfrei macht, und ich habe gesehen, ich glaube, dass es eine Frau ist, und ich habe gesehen, wie du an einem Bügelbrett standst, und während du an diesem Bügelbrett standst und da gearbeitet hast, gab es eine Auseinandersetzung, eine heftige Auseinandersetzung, und da ist irgendetwas in deiner Seele wie zerbrochen in diesem Moment. Aber Gott möchte heute Abend wirklich dich freisetzen von diesem Trauma, was da reingekommen ist. Das war so eine konkrete Situation. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall ist das noch in deiner Seele drin. Das geht bei dir, poppt jetzt gerade auf in dem Moment. Du standst in der Bügelbrett und da gab es diese Auseinandersetzung. Gott möchte dich freisetzen von dem Trauma, das damit zu tun hat. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Komm ganz schnell hier nach vorne, dass ich für dich beten kann. Einfach komm, egal wo du bist, komm einfach ganz schnell nach vorne. Ihr könnt bleiben, ihr anderen. Ihr könnt ruhig bleiben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. Das Zweite, was ich gesehen hatte, war, und zwar ein Leiter einer Gruppe oder auch einer Gemeinde, habe ich gesehen. Und da war es so, dass es extrem hoch hergeht, gerade momentan. Leiter, also was deine Leiterschaft angeht in der Gemeinde. Und da ist wirklich, wirklich Krieg im geistlichen Raum. Und Gott möchte heute Abend wirklich mit seinem Frieden in deine Seele kommen, weil es beginnt alles mit seinem Frieden in deiner Seele. Es beginnt alles mit seinem Frieden in deinem Herzen. Halleluja. Du bist es mit dem Bügelbrett, ja. Halleluja. Wenn dich das zweite Wort betroffen hat, du bist ein Leiter oder eine Leiterin von einer Gruppe oder Gemeinde und da ist dieser Krieg in der Luft. Gott möchte mit seinem Frieden kommen. Und Gott möchte jetzt auf dich kommen, einfach wo diese Situation, dieses Trauma war. Amen. Amen. Gott berührt dich gerade jetzt. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, dass du diese wunderbare Schwester siehst, Herr, und dass du genau weißt, was passiert ist, Herr, und dass du genau jetzt in diese Situation kommst, Herr. Danke, Jesus. Was ist bei dir? Ich weiß so nicht, was mit der Bibel ist, aber ich spiele es. Wirklich auf das Wort. Du bist die Leiterin, ja? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass dein Friede jetzt kommt, Herr, in der Mitte des Sturmes, Herr. Und was auch immer, welcher Sturm auch immer sich gegen dich erhoben hat, wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, schweig und verstumme. Schweig und verstumme jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du meiner Schwester heute Abend zeigst, dass du in Kontrolle bist, in Bezug auf diese Situation, in Bezug auf diese Position auch, die du ihr gegeben hast, danke, dass nichts und niemand sie hindern kann, die Bestimmung zu erfüllen, Herr, die du auf ihr Leben gelegt hast, Herr, die Aufgabe zu erfüllen, die du auf ihr Leben gelegt hast, in Jesu Namen. Oh, komm heute Abend mit neuer Zuversicht auf sie, Herr, komm mit neuer Kraft auf sie, Herr, füll sie mit deiner Liebe, füll sie mit deinem Frieden, Herr. Und in dem Namen Jesus sagen wir, Herr, jede Zunge, Herr, Herr, die ungerecht gegen sie aufgestanden ist, Herr, wir sprechen sie schuldig im Gericht, Herr. Herr, wir sagen, Herr, Herr, sie fällt nieder jetzt in Jesu Namen, Herr. Jede Zunge bekennt, jeder Mund bekennt, dass du der Herr bist in meiner Schwester, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du ihr Bahn machst. Danke, dass du den Weg für sie bahnst in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke. Oh, empfang es. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, ich sehe, wie Adler fliegen hier im Raum. Es sind Adler, die im Raum fliegen. Halleluja. Und ich empfinde es so, wie wenn diese Adler uns auffordern würden und sagen, komm, flieg mit mir, mach dich fest wirklich an so einem Adler, mach dich fest an so einem Adler, lass dich hochnehmen, flieg mit dem Heiligen Geist heute Abend, weißt du, er hat dich versetzt, hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jeden Namen, hoch über alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und du fliegst höher mit dem Heiligen Geist heute Abend. Du fliegst höher, höher, höher. Wow. Höher hinauf. Höher. Halleluja. Oh, höher. Halleluja. Halleluja. Atme mal diese Luft, diese Höhenluft ein, ganz bewusst, diese Höhenluft des Geistes. Also das ist eine Höhenluft des Geistes für dich. So Adler sind die Vögel, die höher fliegen als alle anderen Vögel. Also die Krähen versuchen manchmal Adler zu ärgern. Aber Adler haben es nicht nötig, sich mit den Krähen zu beschäftigen, sondern sie fliegen einfach höher. Sie fliegen einfach höher. Oh, atme einfach die Höhenluft ein. Halleluja. Halleluja. Und während du jetzt zu deinem Platz gehst, sag einfach zu jemandem in deiner Nähe, du bist dazu bestimmt, mit den Adlern zu fliegen. Amen. Du bist dazu bestimmt, mit den Adlern zu fliegen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow. Bist du nicht froh, hier zu sein heute Abend? Wie viele von euch sind froh, hier zu sein? Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, bist du froh, neben mir zu sitzen heute Abend? Frag mal, passt mein Deo? Passt mein Deo oder soll ich ein bisschen nachlegen? Okay, weil du sollst dich wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Also der Vater heißt dich willkommen in seiner Gegenwart und du sollst dich wohlfühlen heute Abend. Und wir sind so froh und dankbar. Ich habe heute schon gestern Abend waren wir schon zusammen mit Bobby und Shannon und ich habe gesagt, weißt du, dass es ein Jubiläum ist, dieses Pfingstwochenende. Tatsächlich ein Jubiläum, dieses Pfingstwochenende. Es ist nämlich genau das 10. Pfingsten, zu dem Bobby Connor bei Glory Life ist. Vor 10 Jahren, an Pfingsten 2014, ist er das erste Mal zu Glory Life gekommen. Und seither, ich weiß nicht genau, wie oft er da war, aber fast jedes Jahr war er hier. Und er ist wirklich ein geistlicher Vater unseres Hauses und wir lieben ihn. Und er hat uns so viel Inspiration schon gegeben und es ist einfach wunderbar. Wir hatten gestern so eine wunderbare Gemeinschaft. Wir saßen gestern Abend zusammen in einem Fass, in einem Weinfass. Nicht nur im Geist, sondern sogar im Natürlichen. Ja. Das war ein spezielles Lokal, wo man in einem Fass sitzen kann, ja, zu viert in einem Fass. Und wir saßen aber nicht nur im Natürlichen in einem Fass, sondern wir saßen auch im Geist in einem Fass, weil wir haben den ganzen Abend Stories ausgetauscht über die Wunder Gottes, weißt du? Und je mehr du von den Wundern Gottes hörst, umso mehr wirst du gefüllt mit dem Wein des Geistes, umso erfrischter wirst du, umso stärker wirst. Und also das ist einfach die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so wie es sein sollte. Und ich freue mich so sehr heute Abend, dass Bobby bei uns ist. Und mit Pastor Shannon, ich habe sie beide vorher schon vorgestellt. Aber jetzt lasst uns einfach Bobby nochmal einen ganz, ganz kräftigen Applaus geben. Josu übersetzt ihn. Er wird heute Abend predigen, Bobby. Also lasst uns ihn herzlich willkommen heißen im 10. Jahr bei Glory Life. Halleluja. Preis den Herrn. Glory. Yeah, you get a mic. Muchas gracias. Oh no, that's okay. Wrong place. Everybody okay? Geht's euch gut? Good. Wasn't it wonderful praise? Was für ein wunderbarer Lobpreis. The Bible said, "Let everything that hath breath praise the Lord." Die Bibel sagt, lass alles, was Atem hat, anbeten. You may say, "Well, you don't know what I'm going through. I don't feel like praising." Vielleicht sagst du, du weißt gar nicht, durch was ich durchgehe. Ich fühle mich nicht nach Preisen. That's why you're going through it. Deswegen gehst du da durch. God inhabits the praise of his people. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. I have some friends here tonight. Ich habe einen Freund mit mir heute. You got Pastor Shannon. Das ist Pastor Shannon. Pastor Shannon. Auf. Look here. It's Chris, stand up. This is Chris Wood. Chris travels around, helps us so much with books, etc., etc. He's a movie maker. Er ist ein Filmemacher. That's, you know. Well, I'm glad you're here. Und ich bin froh, dass ihr hier seid. Do you know when you chose to be here? Wisst ihr, wann ihr entschieden habt, hier zu sein? All the way back in eternity past. Schon in der Ewigkeit, in der vergangenen Ewigkeit. That's what it says. So heißt es. The Bible says all of our days. Die Bibel sagt, alle unsere Tage are written in his book, sind in seinem Buch geschrieben, before we've ever lived a single one of them. Bevor wir überhaupt einen Tag davon gelebt haben. Say purpose. Sag Bestimmung. See, God has a plan for your life. Sag, Gott hat eine Bestimmung für dein It's Leben. Bigger and better than you could ever make for yourself. Es ist größer und besser, als du ihn dir selber ausmachen hättest können. God's plans for you are good. Gottes Pläne für dich sind gut. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, I know my thoughts I think towards you, declares the Lord. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Success, not your failure. Gedanken zum Erfolg und nicht zum Versagen. My intention is to bring you to a good end, not a dismal demise. Meine Intention ist, dich zu einem guten Ende bringen, nicht ins Verderben. One time Jesus walked up to me just like I'm walking up to you. Einmal ist Jesus auf mich zugekommen, so wie ich jetzt auf dich zukomme. And here's what he said. Und das hat er mir gesagt. Bobby. I give you my personal permission. Ich gebe dir die persönliche Erlaubnis. To attempt to exaggerate what I'm about to do. Das, was ich tun will, zu übertreiben. So I said to him, I'll need a verse for that. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber dafür brauche ich einen Vers. No problem. Und dann hat er gesagt, kein Problem. Ephesians 3, 20 and 21. Epheser 3, 20 und yeah. 21. That's right. Now to him. Zu ihm, that is able, der fähig ist, to do exceedingly abundantly above, überreich und über das hinaus zu tun, all we could ask or dare to imagine, alles was wir vor uns vorstellen können, über alles was wir uns vorstellen können. Tonight God's going to take the lids, the limitation off. Heute Abend wird Gott die Grenzen wegnehmen. Yeah. Genesis 18:14. 1. Mose 18, Vers 14. A question is asked there. Da wird eine Frage gestellt. Is there anything? Gibt es irgendetwas? Too difficult for God. Das zu schwer ist für Gott. Job 42, Vers 2. Hiob 42, Vers 2. It says God. Da heißt es Gott. I know anything you set your heart and your hand to do cannot be stopped. Also Gott sagt, alles was du in dein Herz setzt zu tun, das kann nicht gestoppt werden. God can do anything. Gott kann alles tun. Now listen, he's looking for somebody that'll do it with him. Aber weißt du, er schaut nach jemandem, der es mit ihm macht. God has said a lot of stuff about us. Gott hat sehr viele Dinge über uns gesagt. About us. Ich rede über uns. He says, we're unstoppable. Er sagt, wir sind nicht zu stoppen. He said, behold. Er sagt, siehe. I give you power. Ich gebe euch Kraft. To stamp and stomp on evil. Um auf das Böse zu stampfen. Yeah, I gave you power to tread on serpents and scorpions. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. And over all the power of the enemy. Und auf alle Kraft des Feindes. And it will in no wise hurt you. Und nichts wird euch schaden. Guess what? Rat mal. The devil's more afraid of you than you are him. Der Teufel hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Do you know why? Weißt du warum? The Bible says, "Greater is he that's in you than he that's in the world." Die Bibel sagt, größer ist der in dir ist, als der in der Welt ist. The Bible said, if God be for us, who can be against us? Die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? The Bible said, I can do all things through Christ who empowers me. Die Bibel sagt, ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. Philippians 4:13. Philipper 4, Vers 13. I have power for all things. Ich habe Kraft für alles. I can do all things through Christ. Ich mag alles durch Christus. Who infuses inner strength into me. Der mich mit Kraft füllt. I am self-sufficient. Ich bin ausreichend. In Christ's sufficiencies. In Christus seinem Übermaß. He does an excellent job. Er macht einen guten Job. I'm hard to translate. I went to London, England, and had to have an interpreter. Ich bin mal nach London in England gegangen und jemand musste mich übersetzen. Yeah, that's true. Das ist wahr. They said, what language are you speaking? Und die haben mich gefragt, was für eine Sprache sprichst du? I said English. Und ich habe gesagt Englisch. It embarrassed him. Und dann war es ihm das peinlich. I'll tell you what I speak. Nimm, was ich spreche. Texican. Texican. Texikanisch. I speak Texican. Ich bin aus Texas, ich spreche Texikanisch. I'll give you a verse in Texican. Ich gebe dir jetzt einen Vers auf Texikanisch. Make up your mind what you want. Mach in deinem Verstand auf, was Tell du willst. God what that is, und sag das Gott. And he'll get it for you. Und er wird es dir geben. That's in the Bible. Das ist in der Bibel. What? Was? Make up your mind what you want. Entscheide dich, was du willst. Tell God what that is. Sag Gott, was das ist. And he'll get it for you. Und er wird es dir geben. Job 22:28. Das ist in Hiob 22, Vers 28. Here's what it says in the Bible. Da, so heißt es in der Bibel. And you shall decide a thing. Du sollst eine Sache entscheiden. Then you decree what you've decided. Und dann sollst du aussprechen, was du entschieden and the hast. Lord will establish it. Und der Herr wird es etablieren. And the light of his favor will shine on your pathway. Und das Licht seiner Gunst wird auf deinem Weg scheinen. See, I like that. Make up your mind what you want. Ich decide, mag das. Decide. Entscheide dich, was du willst. See, we have not because we ask not. Wir haben nicht, weil wir nicht fragen. He says, "Ask and you shall receive. Seek, you shall find. Knock, it'll be open for you." Er sagt, bittet und euch wird gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. He's willing if we'll move forward. Er ist willens, wenn wir uns bewegen. He wants to do great, mighty things through you. Er möchte große und mächtige Dinge durch dich tun. Says, I have not seen, ear hath not heard. Was Augen nicht gesehen haben, was keine Ohren gehört haben, entered into the heart of man. Was auch nicht ins Herzen der Menschen gekommen ist, the things that God has prepared for those that love him. Sind die Dinge, die Gott bereitet hat für die, die but ihn he's lieben. Revealed them unto us by his Spirit. Aber er hat sie uns durch seinen Geist offenbart. Searches all things, yes, the deep things of God. Und der Geist durchsucht alle Dinge, auch die Tiefen, Tiefen Gottes. Let's talk about this just for a moment. Also lass uns da mal kurz drüber sprechen. You can't understand the things of God with your head. Du kannst mit deinem Kopf nicht die Dinge Gottes verstehen. The Bible said, die Bibel hat gesagt, the natural mind receives not the things of the Spirit of God. Der menschliche Verstand kann die Dinge des Geistes Gottes nicht verstehen. It's foolishness to you. Es ist Torheit für ihn. Neither can you know it. Und du kannst es nicht verstehen. It must be spiritually discerned. Es muss geistlich unterschieden werden. You can have a brain like Einstein. Du kannst ein Gehirn wie Einstein haben. But the simplest phrase, aber der kleinste Preis, is so deep you can't understand it naturally. Ist so tief, dass du es natürlich nicht verstehen kannst. But the Holy Spirit is inside of you. Aber der Heilige Geist ist in dir. To teach you. Und er kann es dir erklären. Aren't you glad? Erklären. Bist du nicht froh? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Jesus said, when he comes, der Jesus hat gesagt, when wenn er Spirit kommt, of truth comes, wenn der Geist der Wahrheit kommt, he'll guide you into all truth. Dann wird er dich in alle Wahrheit the whole führen. Truth, die ganze Wahrheit. The full truth. Die volle Wahrheit. Said he will not speak his own message on his own behalf. Er wird nicht seine eigene Botschaft in seinem eigenen tell you what the Father predigen, sondern er wird dir sagen, was der Vater zu sagen hat. Aren't you glad? Bist du nicht froh? What do you do? Was machst du? What's your occupation? Was ist dein Beruf? IT. IT. Oh boy, I'm techie. No, I'm not. My grandson's techie. He's five. No, he's eight. I'm not techie. Mein Enkel, der hat's mit Technik. Der ist acht. No. All those buttons and all that kind of stuff. All diese Knöpfe und all das so. But anyway, it's guys like you that help us out, though. Aber das sind Leute wie ihr, die uns aushelfen. Yeah. I got a story about that. I got a story about a lot of stuff. Ich habe eine Geschichte darüber. Oh, I'm sorry. Oh, das ist I thought we were going to throw a barbecue, but it's not. Ich dachte, wir könnten jetzt grillen. It's like a lot of churches, no fire. Das ist hey, you know. So. Yeah, I like the fire, don't you? Ich mag das Feuer. Ihr auch? Oh boy. I bought me a new computer. Ich habe einen neuen Computer gekauft. An Apple computer. Ein Apple Computer. And so I bought an Apple Care, that they take care of your computer. Ich habe dieses Apple Care dazu gebucht, wo sie sich um deinen Computer kümmern. One day I need to talk to a person about my computer. Und ich muss dann mal mit zu einem Techniker darüber über meinen Computer reden. So I called Apple service. Und da habe ich dann den Apple Service angerufen. And as the phone's ringing, und als es geklingelt hat, I said, Lord, habe ich gesagt, Herr, show me something about the person that's going to pick up this phone. Zeig mir etwas über die Person, die abheben wird. You know what happened? Weißt du, was passiert the ist? The moment I said that, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, I see a cornfield. Da habe ich so ein Getreidefeld gesehen. I see a basement of a house. Und ich habe den Keller von einem Haus gesehen. A big old bay window there. Und da war auch so ein Fenster drin. And a man sitting at a desk looking out at a cornfield that his grandfather planted. Und dann schaut ein Mann raus auf dieses Getreidefeld, das sein Großvater gepflanzt hat. So. Ding. Hello. Dann geht er ran. Hallo. This is Apple Care. Das ist Apple Care. I said, I hope you don't think I'm weird. Und dann habe ich gesagt, ich hoffe, du denkst nicht, dass ich verrückt bin. But I want to ask you a question. Aber ich möchte dich eine Frage stellen. He said, what is it? Er hat gesagt, ja, was ist denn? I said, are you sitting in a basement of a house looking out a window at a cornfield that your grandfather planted? sitzt du im Keller von einem Haus mit einem Fenster, wo man auf ein Getreidefeld schaut, vor einem Getreidefeld, das dein Opa gepflanzt hat. Here's what the apple care guy said. Und das hat er geantwortet. Oh, poopy! Und er sagt, oh Mann. Yeah, that's what he said. He said, you're not going to believe this. Das wirst du jetzt nicht glauben. He said, this is the first day I've been able to work from my home. Das ist der erste Tag, an dem ich von zu Hause aus arbeiten konnte. He said, I'm sitting in my basement. Und ich sitze in meinem Keller. And I just thought how fortunate I am. Und ich habe mir gerade gedacht, wie glücklich ich doch to be bin, looking at a cornfield that my grandfather planted. Dass ich auf das Getreidefeld, das mein Opa gepflanzt hat, schauen kann. My children play above me. Und meine Kinder über oben spielen hören kann. It scared the spit out of that fella. You know what I mean? Es hat, der war komplett schockiert. See, God knows all about us. Weißt du, Gott kennt uns. And he wants the best for us. Und er will das Beste für uns. And God will show me things about you. Und Gott wird mir Dinge über dich zeigen. Now, some of you should be ashamed, you know, but manche sollen vielleicht ein bisschen Angst haben. He's acquainted with all of our ways. Er kennt alle unsere Wege. You can't hide a single thing from God. Du kannst von Gott nichts verstecken. We're all naked and open to the eyes of him in whom we have to do. Zu seinen Augen sind wir alle wie nackig. That's right. Das ist der Schein. That's what it says. Das so heißt es. Can't cover up. Wir können uns nicht verdecken. No, the only covering is the blood. Das Einzige, was uns bedeckt, ist das Blut. That's what we got to do. We got to confess our sins, put it under the blood. Und deswegen müssen wir unsere Sünden bekennen und das Blut in Anspruch nehmen. Never to remember it again. Und dann werden unsere Sünden nicht erinnern. What kind of horn is that you blow? Was spielst du da für ein Instrument? Trumpet. What? Trumpet. What? Trumpet. Trumpet. Okay. The Bible says has a lot to say about the trumpet. Die Bibel sagt sehr viel über Trompeten. After this, I heard a voice that said, "Come up here." Das heißt in der Bibel, nachdem habe ich die Stimme gehört, die gesagt hat, komm auf, hier herauf. A war trumpet. Und dann habe ich die Trompete des Herrn gehört. As far as I can decipher, no army ever went to battle without a trumpet. Soweit ich weiß, ist keine Armee je in den Krieg gezogen ohne so eine Trompete. That's true. Well, let's see. What are we going to talk about today? Also, worüber sollen wir heute sprechen? We're going to talk about your destiny. Wir werden über deine Bestimmung reden. You're on this planet for a purpose. Du bist auf diesem Planet für einen Grund. And you know, a lot of people think the ultimate goal. Viele Leute denken, ja, das letztliche Ziel ist. The ultimate goal is just to get from Earth to heaven. Das Ziel ist es, von der Erde in den Himmel zu kommen. Of some glad morning when this life is over. An einem schönen Morgen, wenn dieses Leben vorbei ist. Wait a minute. Warte mal. Wenn das der einzige Wille Gottes wäre, dich von der Erde in den Himmel zu bekommen. You would not need the function in fivefold. Du bräuchtest du nicht den fünffältigen Dienst. You would need the pastor, the evangelist, the teacher. Du bräuchtest nicht Pastor, den Lehrer, Hirt und so weiter. Two ministries. Du bräuchtest eigentlich nur zwei Dienste. If just getting you from earth to heaven. Um einfach nur von der Erde in den Himmel zu kommen. You need evangelist and assassin. Du brauchst einen Evangelisten und einen Auftragsmörder. Get you say, shoot you behind there, you're there. Dann machst du einfach bumm und dann bist du da. But see, God leaves us here. Aber Gott lässt uns He hier. He leaves us here for a purpose. Er lässt uns hier aus einem and bestimmten that's Grund. What you're going to find out today. You have a purpose. Und deswegen wirst du heute herausfinden, dass du eine Bestimmung you hast. Say, what is my purpose? Und dann sagst du, was ist meine Bestimmung? Be a light in this dark world. Um ein Licht in dieser dunklen Welt zu sein. Here's how it starts. Come out from among them, saith the Lord. Und hier heißt es, komm von ihnen heraus, sagt Touch er. Not the unclean thing. Berühr nicht das Unreine. I will be your God. Ich will dein Gott and sein. And you will be my sons and daughters, declares the Lord God Almighty. Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. If we're going to be used of God, wenn wir von Gott benutzt werden in wollen, any dimension, in jeder Form, we've got to have clean hands and a pure heart. Dann müssen wir reine Hände und ein reines Herz haben. Holiness is not optional. Heiligkeit ist nicht optional. It's absolutely essential. Es ist wesentlich, es ist essentiell. So that's absolutely essential. It says, who shall ascend into the hill of the Lord? Das heißt, wer soll aufsteigen zum Berg Gottes? He that hath what? Der was hat? Clean hands and a pure heart. Reine Hände und ein reines Herz. Ready. What do you do? Was You're machst not du? A school teacher or anything like that, are you? Bist du Lehrer oder was? Yeah. Seller, saleswoman. A what? Saleswoman. A saleswoman. Yeah. What is she selling? Do you know? What was verkaufst du? Oh, you drive the car. Machines, screws, and. So. I don't know what this woman does. Ich weiß nicht, was die Frau tut. But here's what I'm going to tell her. Aber was, das sage ich dir. You're about to have a dream that comes straight from heaven. Du wirst einen Traum haben, der direkt vom Himmel kommt. God says in his word, I spoke to you and spoke to you. You don't even think it's me, so I'll seal what I'm saying in a dream. Ich habe zu dir gesprochen und du hast nicht mehr gedacht, dass es ich bin und deswegen werde ich das, was ich sage, in einem Traum versiegeln. That's in the Bible. Das steht in der Bibel. So he'll answer your questions, okay? Und er wird deine Fragen beantworten in einem Traum. Das ist gut. Don't you like dreams? Mögt ihr Träume? Look here. Now, can you make me sound like Morgan Freeman? Kannst du machen, dass ich klinge wie Morgan Freeman? Probably not. Video guy, can you make me look sort of like Brad Pitt, maybe? Or something. Deiner Kamera kannst du mich aussehen lassen wie Brad Pitt. He said there's a chance for Peach Pitt, but not Brad Pitt. But yeah, listen, God said he's not near through with you. Gott sagt, er ist noch nicht fertig mit dir. I'm serious about that. Das meine ich you ernst. Get Psalms 146. Du kriegst Psalm 100, Vers 146. Vers 46. It says one generation. Da heißt es, eine Generation wird den Rest ihrer Zeit damit verbringen, zu applaudieren, den mächtigen Gottes, und die werden die kommende Generation überzeugen, dass Gott alles ist, was er sagt, dass er ist. So what are you going to do? Also was wirst du tun? You're going to be lauding and applauding the mighty deeds of God. Du wirst applaudieren und bejubeln die mächtigen Taten Gottes. And you're going to convince the coming generation God's everything He says He is. Und du wirst die kommende Generation überzeugen, dass Gott alles ist, was er sagt, dass er ist. That's a good thing to do. Das ist eine gute Sache. Yes, it is. You say, Bobby, do you have a word for me? Yeah. Kannst du ein Wort für mich haben? Ein ganzes Buch voll von Wörtern habe ich für dich. Alle Schrift ist eingegeben durch die Inspiration Gottes. Guess what the number one question I get asked around the world? Wisst ihr, was die Topfrage ist, die ich die Welt gestellt bekomme? Here it is. Hier ist es. How did you memorize the Bible? Wie hast du die Bibel so auswendig gelernt? This is how I memorized it. So habe ich es mir alles gemerkt. I studied it till all of my fingers would wear holes in the pages. Ich habe so lange studiert, bis meine Finger Löcher in die Seiten gekriegt haben. I've got stacks of Bibles I did that with. Ich habe ganze Stapel an Bibeln, mit denen But ich das gemacht God habe. God wants us to hide His word in our heart. Aber Gott möchte, dass wir sein Wort in unserem Herz before verstecken. Before the service is over, bevor der Gottesdienst I'm zu Ende ist, I'm going to pray for you to receive an anointing. Werde ich für dich beten, dass du eine Salbung empfängst. To retain the word of God. Um das Wort Gottes zu halten. See, most people can read the word of God and 10 minutes later they can't tell me what they read. Viele Leute können das Wort Gottes lesen und nach 10 Minuten wissen sie nicht mehr, was drin stand. I'm going to pray for you that you'll have retention of the scriptures. Aber ich werde für dich beten, dass du es behalten können wirst. Here's what God says, you ready? Das ist, was Gott sagt. God did not give us the spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. But love and a sound mind. Sondern der Liebe und der Besonnenheit. What kind of mind? Was für eine? A sound mind. Eine Besonnenheit, also einem ruhigen sound Verstand. Sound mind means a mind that can catalog and retain facts. Also das ist, sorry? A mind that can catalog and retain facts. Also das bedeutet ein Verstand, der Fakten bewahren kann. See, I don't know. Sometimes people seem like they get a certain age. Manchmal denken Leute, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen. They don't know whether dann wissen sie, können sie sich Dinge nicht mehr erinnern. Dann sind sie verwirrt. Gott möchte, dass du deinen Verstand behalten kannst. Gott hat dir nicht den Geist der Furcht, sondern sag den Geist eines ruhigen Verstandes. Das ist der Verstand, den Gott will, dass du hast. Einen ruhigen Verstand, einen kühlen Kopf. Der Teufel will, dass du deinen Verstand verlierst. Aber Gott möchte, dass du deinen Verstand auf ihn fokussiert hältst. Here's your good verse. You ready? Hier ist dein Vers. Bist du bereit? Jesaja 26, Vers 3. Isaiah 26, Vers 3 says, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee. Da heißt es, er wird den in perfekten Frieden halten, dessen Verstand auf ihn ausgerichtet ist. Trust in the Lord Jehovah. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Vertraue auf den Herrn Jehova, denn in ihm ist ewige Stärke. Jesaja 26, Vers 3. That will keep him in what kind of peace? In was für einem Frieden wird er sie halten? Perfect. Say perfect. In perfekten, also vollkommenem Frieden. I like that, don't you? You can't get any better than perfect. Kann ich besser als perfekt sein? In perfect peace. In perfekten Frieden. Why do we need peace? Warum brauchen wir Frieden? Peace is powerful. Frieden ist kraftvoll. Here's what it says. You ready? Das sagt es. Romans bereit? Chapter 16:20. Romans chapter 16 verse 20. Römer 16 Vers 20. Guess what it says. Das heißt es, the God of peace, der Gott des Friedens, under your feet shortly. Sorry, that's what it says. The God of peace, yeah, der Gott des Friedens, will crush Satan under your feet shortly. Wird den Satan unter deinen Füßen zertreten in der Kürze. I like that, don't you? Das mag ich. Du nicht? The God of peace, der Gott des Friedens. Peace is wonderful. Frieden ist wunderbar. It'll help you live a long time. Es hilft dir lange zu leben. It says if you look at the chaos in the world. Es heißt, wenn du in das Chaos der Welt schaust. Men's hearts failing them for the things they see coming up on the earth. Dann versagen die Herzen der Menschen, wenn sie sehen, was auf die Welt kommt. Die sind einfach, ja. What we got to look on up. Was wir tun müssen, ist nach oben schauen. Perfect peace whose mind is stayed upon thee. Und dann kriegen wir den vollkommenen Frieden. So the devil knows that verse. Also der Teufel kennt diesen Vers. So what's he going to do? Also was wird er tun? He's going to try to keep you disturbed and distracted to keep you from filling up with the peace of God. Er möchte dich ablenken, um dich von diesem Frieden abzuhalten. But you know what you need to do? Aber weißt du, was du tun musst? Resist the devil. Dem Teufel widerstehen. And he'll flee from you. Und dann wird er vor dir draw fliehen. Near to God and God will draw near to you. Komm näher zu Gott und dann kommt er näher zu dir. I like what it says. No weapon formed against us works. Ich mag, wie es heißt, keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird Erfolg haben. No weapon formed against us will prosper. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird Erfolg haben. You know what one preacher told me? Wisst ihr, was ein Prediger mir mal gesagt hat? He said, Brother Bobby. Er hat gesagt, Bruder Bobby. If I leave the devil alone, he'll leave me alone. Der hat gesagt, wenn ich den Teufel einfach in Ruhe lasse, dann lässt er mich auch. I said, I hate to break it to you, but he's already got you. Habe ich gesagt, tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen, aber er hat dich eigentlich schon. We resist him through the Lord Jesus. Wir widerstehen ihm für den Herrn Jesus. That's right. Greater is he that's in us than he that's in the world. Größer ist der in uns ist, als der in der Welt ist. I like that playing. Okay? Ich mag, wie du gespielt hast. Yeah, that's right. There's a verse in the Bible that says he teaches my hands to war and my fingers to fight. In der Bibel heißt es, lehrt meine Finger zu kämpfen und meine working that Hände keyboard zu kämpfen. Yeah. I can't play a radio. What do you do? Ich kann das Radio spielen. What kind of engineer? Ingenieur. He's an electrical engineer, so I told him shocking. Er hat gesagt, er ist elektrischer Ingenieur und ich habe gesagt, shocking. Here's what God said he's going to do. He said, I'm going to bless the works of your hands. He's going to put a verse inside of you, Psalms 90. Die Worte deines Herzens segnen. Psalms 90, verse 16 to 17. Establish thou the works of my hands. 16 bis 17. Yes, Lord, the works of my hands establish thou it. That's what it says. Then it says, let your glorious majesty be seen by our descendants. Und dann heißt es, dass die Herrlichkeit gesehen wird. You know anything about this guy? Wie geht's dir? Yeah. I'll tell you what's going to happen. You're going to have rest. Du wirst Ruhe haben. Rest. Du wirst Frieden haben. The devil's been trying to wear you out with anxiety. And der Teufel hat versucht, dich aus der Ruhe zu brauchen. Und du konntest nicht schlafen. Is going to be sweet. Aber dein Schlaf wird ruhig werden. Und das ist gut. We're back here now. Just, y'all are in the cheap seats. What did y'all do? Ja, auf den billigen Plätzen. Was macht ihr? I want you to be happy. Ich möchte, dass ihr glücklich seid. Well, you don't know what I'm going through. Aber du weißt nicht, wo ich durchgehe. Yea, they'll walk through the valley. Wir gehen aber durch das Tal. Remember Shadrach, Meshach, and the other kid? Kennt ihr Shadrach, Meshach und der andere? Remember? Right in the midst of the fiery furnace. Mitten in dem heißen Ofen. Wer war dort mit ihm? The Lord. Der Herr. The Lord is with me as a dread champion. Der Herr ist mit mir als ein Champion. Can you look up Jeremiah chapter 20 verse 11? Könnt ihr Jeremia Kapitel 20 Jeremiah, Vers 11 chapter 20 aufschlagen? Verse 11. The Lord is Der with Herr me. Ist mit mir. As a mighty warrior. Als ein mächtiger Kämpfer. Therefore my persecutors. Und meine Verfolger. Will not prevail. Werden nicht erfolgreich sein. They're going to not succeed. Die werden keinen Erfolg haben. They're going to have eternal shame. Sie werden ewige Scham haben. That's what it says. So heißt es dort. Jeremiah 20:11. In Jeremia 20, Vers 11. Well, that's right. Ja, das so ist das. So, I may take a huff on that thing before it's over. Ich werde vielleicht auch in die Trompete blasen, bevor es hier vorbei ist. That's, you know, I do stuff like that. Ich mache das manchmal. Yeah. I've done a lot of stuff, but people they don't understand. Leute verstehen nicht. You've got to just kind of kick back and enjoy life. Dass du einfach dich manchmal auch zurücklehnen und das Leben genießen musst. They go, Bobby, has anything ever happened to you while you're preaching? Die fragen mich, Bobby, ist dir mal was passiert, als du gepredigt hast? Here's one. Und dann hier ist eine Sache. My wife and I were doing a service in Texas. Wir haben einen, in a very prestigious church because of all the oil money. Wir haben es in einer sehr hoch angesehenen Gemeinde in Texas einen Gottesdienst gemacht. Church. Eine große Gemeinde. All the choir was on the platform. Ja? Wegen dem Ölgeld war die so groß, ja. I was back in a little office room back there. Ich war da in einem Büro hinten. I'm sitting there looking over my notes. Ich habe mir meine Notizen angeschaut. My wife is over there praying for me. Shut up, blah, blah, blah. Meine Frau hat gebetet. The choir is singing and it's wonderful. Der Chor singt und ist einfach wunderbar. I had the pen from the hotel. Ich hatte so einen Stift vom Hotel. And I'm unconsciously running up my nose, running the pen up my nose while I'm studying my notes. So unbewusst habe ich dann den Stift in meine Nase hochgeschoben, während ich mir meine Notizen angeschaut habe. Ja, ja, habe ich gemacht. I rammed it too far. Ich habe es zu weit nach oben geschoben. I pulled it out. Ich habe es rausgezogen. Und dann habe ich gesagt, Honey. She goes, what? Hab ich gesagt, was? Ich habe den Stift in meiner Nase. Also die Spitze von dem Stift war mitten in meiner Nase drin. I'm telling you, fluid was running out. Und Flüssigkeit kam raus. Snot just hanging. Ist einfach rausgelaufen. I thought my wife will have to walk out there and say to the people. Und ich dachte, oh, meine Frau muss da wohl rauslaufen und zu den Leuten sagen. I'm sorry, Bobby won't be able to preach today. He's got a pin up his nose. Es tut mir leid, Bobby kann heute nicht predigen. Er hat einen Stift in der Nase. But the Lord said, settle down. Aber der Herr hat gesagt, ganz ruhig. I was panic, ich war in Panik, weil ja. He said, settle down. Er hat gesagt, ja, ganz ruhig. So easy for you to say. Dann habe ich gesagt, ja, das fällt dir leicht. Then he said, take your other finger, ram it up your nose and breathe hard. Dann habe ich gesagt, nimm den anderen Finger ins Loch, andere Nasenloch und atme aus. Out it came. Und dann ist rausgekommen. Jolly old self, you know. Nobody would have known about it, but you know. Ja, aber keiner hätte es gewusst, wenn ich es nicht erzählt hätte. Some things will happen while you're preaching. Sorry? Yeah. Sorry. Some things happen while you're preaching. Aber manchmal passieren so Dinge, wenn du predigst. I've had a few bloopers. I walked off the stage in Bulgaria. Ich bin in Bulgarien gewesen und bin dann vom Podium runtergelaufen. We were preaching there, and God started healing. They started throwing their children on the platform. Und wir haben da gepredigt und war auch Heilung. Und dann haben sie ihre Kinder aufs Podium geworfen. Backing up and backing up. Ich bin immer weiter zurückgegangen. I looked down. Ich habe nach unten geschaut. I ain't standing on nothing. Ich stand auf nichts. I'm standing on air. Ich stehe in der Luft. Looking at some beautiful little faces looking at me. Und schaue, wie so Gesichter mich anschauen. I jumped back on the platform. Ich bin zurück auf die Plattform gesprungen. God, what was that? Ich habe gesagt, Gott, was war das? He said, that was me keeping you from being really embarrassed. Das war ich, wie ich dich davor abgehalten hat, wirklich zum Idioten zu machen. Standing on nothing. Ich stand auf nichts. See, it's more fun than you think, following Jesus. Es ist mehr Spaß, als du denkst. Yes. Jesus Listen, nachzufolgen. We ought to be the happiest people on earth. Wir sollten die glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Amen. The joy of the Lord is our. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. That's what we got to do. Yeah. So, you say, well, Bobby. Du sagst, Bobby. Why are you over here in Germany? Warum bist du hier in Deutschland? I'm glad you ask. Ich bin froh, dass du gefragt hast. I'm here to announce to you. Ich bin hier, Germany um dir zu verkünden. Germany is about to swiftly change. Deutschland for the good, not the bad. Wird sich verändern. God is releasing, he's releasing a fresh wind that's going to blow the glory of God from one end of Germany to the next. Gott wird einen Wind freisetzen, der die Herrlichkeit Gottes von einem Ende des Landes zum anderen geführt. May the 17th, mark today, because listen, there's a glory, a rage of God's glory is going to come through Germany. Also, merkt euch diesen Tag, weil es ist so eine wie eine Rage der Herrlichkeit, die durchgehen wird. So get ready, okay? Also wer macht euch bereit? I'm telling you, God's going to show up and show off. Ich sag's euch, Gott wird auftauchen und er wird sich zeigen. Here's what's coming to Germany: signs, wonders and miracles. Das wird nach Deutschland kommen. Zeichen und Wunder. I said, God, why are you doing it in Germany? Und ich habe gesagt, Gott, warum machst du das in Deutschland? He said because they're so analytical and critical. Und er hat when gesagt, they buy into it, it'll give credence to it around the world. Er hat gesagt, das ist, weil die so analytisch und kritisch sind, und wenn die es glauben, right. dann wird's der Rest auch that's glauben. That's true. But you watch it. You watch it. Also the eyes of the world are going to watch the moving of the Spirit of God across Germany. Sie werden das Bewegen Gottes über Deutschland sehen, die Rest Jesus der Welt. Still does what he did when he was on this earth. Jesus he still raises noch, the dead. Was getan hat, als auf der he Erde still war. Cast out devils. Immer noch die Toten auf, he said, Dämonen Jesus aus. Christ the same yesterday, today and forever. Das heißt, Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. He's not lost one iota of his power. Er hat kein bisschen seiner Kraft verloren. The Bible said, as he is, so are we in this present world. Und in der Bibel heißt es, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. You say, well, Bobby, you really believe the dead are going to be raised? Yeah. Und God raised sagst, my mama Bobby, twice glaubst du wirklich, dass die Toten aufgeweckt werden? Ja. Yeah, God raised my mother twice from the dead. Gott hat meine Mutter zweimal vom Toten zurückgebracht. Yeah, that's pretty wild. Das ist wirklich verrückt. And see, he did it. Raised my mother twice. Er hat meine Mutter zweimal von den Toten wieder aufgeweckt. We prayed for one dead person, and they resurrected, and I didn't even expect it, to be honest. Wir haben für eine Person gebetet und die ist wieder aufgewacht, und wir haben es gar nicht erwartet. It was a surprise resurrection. Das war eine Überraschungstotenauferweckung. Here's how it happened. So ist das passiert. Now, don't lie in church. Remember Ananias and Sapphira? They fell over in church dead because they were exaggerating, lying. This is all true. Das ist alles wahr. I'd preach in nursing homes, convalescent centers. Ich predige manchmal in so Altenheimen. Where they put the old people. Ja, einfach so Altenheime. So I get there to preach one day. Und dann war ich da und habe gepredigt. And the morgue car, where they carry dead people. Und dann war das so ein Wagen, wo sie die Leichen wagen. It was out in the front. Das war vorne, wo sie die Toten rausschieben. All the nurses are weeping. Und ich komme dahin und all die Schwestern haben geweint. They said Miss Ada has passed away. Und sie haben gesagt, ja, Frau Ada ist gestorben. She used to play the piano for me and I would lead the music. It was horrible. Und sie hat really das Klavier immer für mich gespielt we und die Musik I mean, really. Die macht die Musik, die war echt schlimm. But anyway, she was real real old. Aber sie war sehr sehr alt schon. So she had died. Also sie starb. The morgue was there to take her body. Und dieser Wagen war da, um ihren Körper mitzunehmen. All her family was in the little room where she was at. Und die Familie war in dem kleinen Raum, wo sie da drin war. Her son was 72 years old and never liked me. Und der Sohn, der war 72 Jahre alt. So I go in und er mochte mich nicht. They said, "Oh, would you please go in there and pray?" I go, "Yes, I will." Und die haben gesagt, ach, würdest du bitte für sie beten? Come with me and we'll go in there to Miss Ada's room. Und ich habe gesagt, ja, okay, mach ich. Komm mit mir und wir gehen in ihren Raum. There's a little hospital bed over there. Und da war so ein Krankenhausbett. And it's just covered in a sheet. Und das war mit so einer Decke bedeckt. There's a couple little bitty humps in the sheet. Und da waren so kleine Hubbel auf der Decke. I didn't want to pray to a hump in the sheet. I didn't want to pray to a hump in the sheet. Ich wollte nicht auf diese darauf beten. So I thought I'll uncover her. Also dachte ich, ich tue die Decke einfach weg. I reached down. Ja, habe ich so hingehalten. I pulled back the cover. Hab die Decke weggezogen. Oh Lord. Oh Herr. I should have left her covered. Ich hätte sie bedeckt lassen sollen. She's purple. Sie war and so. Her mouth is open. So and something's run out the side of her mouth. So violett und der Mund war offen und das Zeug rausgelaufen. Das war nicht so schön. Aber ich wollte sie auch nicht wieder einfach bedecken vor ihrer ganzen Familie. Das ist alles die Wahrheit. Also habe ich mich über sie gebeugt. Da liegt sie. Also habe ich meine Augen geschlossen. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, I ask that you would. Ich bitte dich, dass du. And I said, I want to ask that you'll bless the family. Ich bitte dich, dass du die Familie segnest. And I thank you for the life of Miss Ada. Und ich danke für das Leben von Miss Ada. When I said the life of Miss Ada, she resurrected from the dead, jumped up, grabbed me by the face, jerked me down, and started prophesying over me. Und als ich gesagt habe, hey! Wir segnen das Leben von Miss Ada, da ist sie aufgewacht vom Toten, hat mich an der Backe gegriffen und hat über mir prophezeit. I couldn't get loose from her. Ich konnte mich gar nicht mehr loslösen von ihr. When she turned me loose, everybody in that room was screaming. Und als sie mich dann nämlich losgelassen hat, hat jeder im Raum geschrien. Ich, die ganze Familie. I wasn't intending to resurrect her from the dead. Ich hatte gar nicht vor, sie vom Toten aufzuwecken. Lord, thank you for the life of Miss Ada. Ich habe einfach nur gesagt, danke für das Leben von Miss Ada. Und als ich das gesagt habe, boom. See? Siehst du? It was a drive-by resurrection, you know. Sorry. She lived for a long time. Also, sie hat dann noch lange gelebt danach. I was afraid of her, you know. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihr. Yeah, because she. That's true. God still raises the dead. Also Gott weckt immer noch die Toten Ask auf. Hogan. David Hogan. Over 500 people raised from the dead. Der hat schon 500 Menschen von den Toten auferweckt. See, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. And the word of God. See, a lot of people go, oh well, the word of God's antiquated. No, it's not. Viele Leute sagen, ach, das Wort the Gottes ist God uralt. Is active and alive. Nein, es ist es nicht. Es heißt, das Wort Gottes ist lebendig. God is, und die Schrift ist gegeben durch die Inspiration des Geistes Gottes. Instructions and righteousness that the man and woman of God will be thoroughly furnished into every good work. Und ist gegeben zur Instruktion und yeah. That's right. Talking about the word of God. It says, forever, O God, thy word is settled in heaven. It said, the grass withers, the flower fades, but the word of God will stand. Also für immer ist das Wort Gottes gesetzt im Himmel. You can trust the word of God. Du kannst dem Wort Gottes vertrauen. See, the word of God is not print on paper. Das Wort Gottes ist the word nicht of God auf, is a person. Ist nicht auf Papier gedruckt, sondern says, es ist eine and the word Person. Became what? Es heißt, flesh das Wort wurde among was? Fleisch. Und es lebte unter uns. And we beheld him, the glory of God. I'm telling you. Und wir haben ihn gesehen. We'll never know Jesus in the dimension we need to know him if we're shallow in the Word of God. Wir kennen Jesus nie in der Dimension, wie wir ihn kennen müssen, wenn wir ihn nicht auf das Wort Gottes sehen. For what? Sorry? My people are destroyed for a lack of knowledge. Es heißt, mein Volk wird zerstört durch einen Mangel an Erkenntnis. Wir reden nicht von Verstandeserkenntnis, sondern Verständnis. Let's walk around and see some of these people. What do you do? Was machst du? Carpenter. Jesus was. A chiropractor. Are you a good one? Good. Here's what the Bible said. Whatever your hands find to do, do it with your whole heart. That's the verse in the Bible. Was immer du tust, tu es mit ganzem Herzen. How old are you? Wie alt bist du? 21. I'm 80. Ich bin 80. Yeah. Listen, I'm telling you guys. Ich sage euch. God's up to something. Gott ist, I want hat you to, was vor mit dir. You use your life for the glory of God. Du wirst dein Leben verwenden für die Herrlichkeit Gottes. She goes, oh, I hope he don't ask me nothing. Too late for that. Sie ist so, oh, ich hoffe, er wird mir nichts fragen. Zu spät. Yeah, isn't that something? God said he's gonna show you how much he loves you. Gott sagt, er wird dir zeigen, wie sehr er dich liebt. He's gonna break down every barrier and show you exactly how much he loves you. Er wird jede Grenze wegnehmen und zeigen, wie sehr er dich liebt. All things are working together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Take the negative things and even turn it for good. Und er wird die Dinge zum Guten wenden. That'll be good. He goes, what you got for me? Er denkt sich, ja, was hat er für mich? You can't outrun him, so you should run with him, okay? Du bist am Rennen, aber du solltest mit ihm rennen, okay? Run with the Lord. Du bist unter dem Herrn. That's a good verse, isn't it? Das ist ein guter Vers. Yeah. Okay. I'm just stalking. No. Ich schaue mich nur um. Listen. We have got to break out of religion. Wir müssen aus der Religion ausbrechen. Have you figured this out? God don't like religion. If you think God möchte keine Religion. If you think God likes religion, wenn ihr denkt, you ought to go home today and read Isaiah chapter 1. Wenn ihr denkt, Gott mag Religion, dann müsst ihr heute Abend in Jesaja Kapitel 1 mal schauen. Isaiah chapter 1, it says, away with your new moons and your Sabbaths and your holy convocations. They weary me. Es heißt, da heißt es in weg mit euren Opfern, Sabbaten und Opfern, die stören mich, gefallen mir nicht. Yeah, away with your new moons and your Sabbaths and your holy convocations. See, these were feasts and festivals that God set up. Aber das sind ja Feste und Dinge, die Gott gesetzt hat. To point to Jesus. Aber um auf Jesus zu zeigen. But when you leave Jesus out of it and you keep the festivals and the feasts, you've got religion. Aber wenn du Jesus rausnimmst und einfach diese ganzen anderen Dinge befolgst, dann hast du Religion. He said, I pour the sizzling of your fat. That's what it says. Away with your new moons and your Sabbaths and your holy convocations. I pour the sizzling of your fat. Ich verabscheue auch das Tropfen von eurem Fett. Oder von dem you say, well, Bobby. Aber du sagst, Bobby. You mean God don't like religion? Nope. Du willst du etwas sagen, dass Gott keine Religion you macht? You read the Bible, didn't you? Du hast die Bibel gelesen, oder? Every woe from the lips of Jesus was to the Pharisees. Alles immer, wenn er Jesus zurechtgewiesen hat, dann war es immer gegen die Pharisäer. It seems that people like religion. Es sieht aus, als würden they Menschen Religion machen. They want something to run and rule. Die wollen etwas, wollen Regeln haben. It's not a good thing. Aber es ist nicht gut. See, Jesus wants relationship. Weil Jesus möchte eine Beziehung. Not some ritual. Und nicht irgendwelche Rituale. So, that's what he wants us to do, is focus on him. Das ist, was er möchte, dass wir tun, dass wir uns auf ihn fokussieren. Spend time with him. Verbringe Zeit mit ihm. How can I spend time with God? Matthew 6, verse 6. Bobby, wie kann ich Zeit mit ihm verbringen? Matthew 6, Vers 6. Said, get in the quietest room of your door and shut the door. Da heißt es, geh in den leisesten Raum deines Hauses und schließe die Tür. Psalms 46, Vers 10, 11. Psalm 46, Vers 11 bis 12. It says, be still and know that I am God. Da heißt es, sei ruhig und wisse, dass ich Gott bin. We got to spend time with the Lord. Wir müssen Zeit mit dem Herrn verbringen. Take time to spend time with him. Nimm dir Zeit, um Zeit mit ihm zu verbringen. Talk to him. Sprich mit ihm. My people are destroyed for lack of knowledge. Mein Volk wird zerstört durch einen Mangel an Erkenntnis. We need to learn to dialogue with the Lord. Wir müssen lernen, uns mit Gott zu unterhalten. About it. You ready? Hier ist ein Vers, wo Matthew 13, 16 and 17. Matthäus 13, Vers 16 bis 17. 13, Vers 16, 17. It says, blessed are your eyes, for they see. And blessed are your ears, for they hear. Da heißt es, gesegnet sind deine Augen, denn sie sehen, und gesegnet sind deine Ohren, denn sie hören. It says, many long to see what you see and didn't. Viele sehen sich danach zu sehen, was du siehst, und haben es nicht gesehen. Viele haben sich danach gesehen, zu hören, was du hörst, und es war ihnen nicht erlaubt. But we're a very privileged people. Aber wir sind ein sehr privilegiertes Volk, to have God speaking to us. Dass Gott zu uns spricht. John chapter 10, verse 3, Johannes Kapitel 10, Vers 3. Hear my voice. Da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. John 10:27 said they run away from other voices. Und in Vers 27 heißt es, sie rennen weg von anderen Stimmen. We need to be attuned to his voice. Wir müssen eingetunt sein auf seine Here's Stimme. A great verse about it. Da ist ein Vers dazu. Ephesians 1:17-18. Es ist Epheser 1, 17 und 18. Says, I pray that the eyes of your heart. Da heißt es, ich bete, dass die Augen deines Herzens be flooded with revelatory light. Mit Offenbarungslicht erfüllt sind. That you would have a grasp and a comprehension of the ways of God. Dass du die Wege Gottes erfassen und verstehen kannst. Ephesians 1:17-18. In Epheser 1, Vers 17 und 18. Here's another verse in the Old Testament that says almost the same thing. Und da gibt's noch einen Vers im Alten Testament, der fast das Gleiche sagt. Psalms 119. Psalm 119. Verse 130. Vers Psalms 119. Yeah. Verse 130. Also Vers 139. It says the entrance of God's word gives light. Da heißt es, der Eingang in Gottes Wort gibt Licht. It gives me a grasp and understanding of the ways of God. Es gibt mir ein Verstehen und Ergreifen der Wege Gottes. How many of us need that, an understanding of the ways of God? Wer braucht das, ein Verständnis der Wege Gottes? Ich brauche das. I do. Lord, we need to be led by the Spirit of God. Wir müssen ausgerüstet sein vom Heiligen Geist. It's not it, we don't have Nehemiah 9:20 is a great verse. Nehemiah 9 Vers 20 ist auch ein großartiger Vers. He gave his good spirit to instruct us. Da heißt es, er hat uns seinen guten Geist gegeben, und um uns zu instruieren. Did not withhold his manna from our mouth. Um das Manna für unseren Mund zu nehmen. Yeah. There's a breakthrough coming for you. Did you know that? Da ist ein Durchbruch, der für dich kommt. Weißt du das? A breakthrough coming. Da kommt ein Durchbruch. Okay. I'm telling you. Ich sag's dir. Things of the past can't claw you back. Dinge der Vergangenheit könnte ich nicht mehr zurückziehen. Okay? You say, yes, you're going to be free. Du wirst frei sein. Okay? Said whom the Son sets free is free indeed. Wen der Sohn freisetzt, der ist wirklich frei. Isn't that something? Ist das nicht was? It's good. And das ist gut. I'm telling you, the promises of God are not stale. Okay? Die Verheißungen Gottes, die stehen nicht still. Chris, how you been? How you made it down here? Okay? Chris, geht's dir gut? If you want an exhilaration, wenn du Beschleunigung willst, let him lease a Mustang, a what was it, Shelby Mustang, a Cobra, bad car. Dann lass ihm so ein Shelby Mustang Cobra. We're up there in the mountains of Denver. Und dann fahr mit ihm durch die Berge von Denver. See, if I was driving, it'd be okay. You know. Wenn ich fahren würde, dann wäre alles okay. Oh yeah, my mother. My mother, meine Mutter, she had a 54 Chevrolet. No, sie a 54 Chevrolet. Ein 54er Chevrolet. Little bitty woman's car. Und so ein Frauenauto. So here's what she would do. Also das hat sie gemacht. She worked at a TV place where they made television sets. Sie hat an so einem Fernsehstudio gearbeitet. She put glue and glued them together, but she smoked cigarettes and they wouldn't let her smoke in the factory. Also und sie hat da so die Bänder zusammengeklebt, aber sie hat geraucht, aber sie haben sie da nicht rauchen lassen. Und nach um 3 Uhr hatte sie Schichtende. She'd get in her 54 Chevrolet. Und sie ist dann in ihren 54er Chevrolet gegangen. I don't think you should smoke, but she'd light up a Winston cigarette. Ich glaube nicht, du solltest rauchen, aber sie hat dann so eine Zigarette angezündet. I'd be hid back there in the bushes in my 57 Chevrolet. Und, sorry? 57 Chevrolet. 2 4-barrel carburetors, big old headers at the side. My car. Ah, und ich bin dann dahinter gefahren mit meinem 57er Chevrolet. She'd take off. Und meine Mutter ist weggefahren beim Rauchen. I'd run up behind her and hook my bumper to hers. Boom! And I'd get her up to about 80 to 90 to about nearly 100. Und ich habe mich dann irgendwie an sie rangehängt und habe sie mitgezogen. I'm her, pushing her. Ah, ich bin hinter ihr gefahren und habe sie da gedrückt. Und sie hatte so die Zigarette im Mund und ist da so gefahren. That was a lot of fun. Das hat Spaß gemacht. It hit my mother with her heart rate. Und meine Mutter mit ihrem Herz. She said, "You're gonna kill us all, young man." Du hast gesagt, du wirst uns noch alle umbringen, hat sie gesagt. I said, "No, Mama, it's gonna be all right." Und ich habe gesagt, nee, Mama, wird schon gut gehen. I grew up really rough down in Texas. Es ist in Texas really tough. I had a brother a year older than me. Ich hatte einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich. And we'd sit in the backyard and shoot cigarettes out of one another's mouth with a .22 rifle. My mom would come to the door and go, "Hey, you boys, quit wasting them shells. They cost money." Wir haben im Garten mit Gewehren Zigaretten aufeinander geschossen. Yeah, they didn't say a thing about it. Ach so, und Zigaretten im Mund ausgeschossen gegenseitig. Could have shot me in the head or anything, but anyway. Yeah. I grew up rough like that. Also so bin ich aufgewachsen. I was famous in a little town. Ich war bekannt in unserer kleinen Stadt. I could knock a horse out with one punch. Ich konnte ein Pferd mit einem Schlag K.O. schlagen. I could pick up the front end of a car. Und ich konnte das Vordere von einem Auto hochheben. Now, in a little town, that'll get you famous. Und in so einer kleinen Stadt macht dich das schnell berühmt. Get you arrested, knocking the horses out. But anyway. Und wenn du die Pferde K.O. schlägst, kommst du vielleicht auch ins Gefängnis. I would spend Saturday knocking them out. I'd have a sprained wrist, but a bunch of money. Ich hatte dann immer so eine zerschredderte Faust, aber viel Geld. I know y'all came to hear a deep mystical message. Ich weiß, ihr wolltet eine tiefe mystische Botschaft hören. So what happened? Aber was ist passiert? They brought to that little town, they brought a bus with a bear in it, a Russian bear. Und in diese Stadt haben sie so einen Bus gebracht und da war so ein Bär, so ein russischer Bär. A big Russian bear. Ein großer russischer Bär. And it was a tough man contest. Und das war so ein who could whip the bear? Starker Mann-Wettbewerb. Wer kann den Bär bekämpfen? Here's what happened. Und das ist passiert. Who fought the bear? Wer hat den Bär gekämpft? The whole town said, "Connor will, Connor will." Und die ganze Stadt hat gesagt, Connor wird das machen. So I said, "Yeah, I will." Und ich habe gesagt, ja, mach ich. They built us a ring down at the baseball stadium. Und die haben da so eine im Baseballstadion sowas aufgebaut. Und habe ich den Bär geboxt. And the guy that owned the bear, und der Bär gehört hat, like a carnival thing. Das war so ein Karnevalsding, yeah, sowas a tough in die Richtung. Man contest. And here's what the guy said. He said, "Now, if you play with him, und er hat he'll play with you." Und er hat gesagt, ja, wenn du mit ihm spielst, dann wird er auch mit dir spielen. But if you try to hurt him, aber wenn du versuchst, ihn zu verletzen, dann wird er dich auch verletzen. But see, that was just like water off a duck's back. Aber das ist einfach direkt durch mich durchgegangen. I told my guys, "Bet a bunch of money I'll knock him out with one punch." Und habe ich gesagt, ihr wettet lieber euer Geld darauf, dass ich ihn mit einem Schlag K.O. haue. I was just, you know, strong. Ich war noch nicht erlöst, ich war einfach nur. There's the bear. Da war der Bär. He's over there on his bucket. Er ist auf so einem Fass. I'm over here on my bucket. You ever been on a bucket in a bear ring? Warst du schon mal auf so einem Fass in so einem Bärring? Here's what happened. Ding! Ding, da geht's los. Ringing. Here comes the bear. He's a little late. Da kommt der Bär, ist ein bisschen zu spät. Him with everything I had. Ich habe ihn geschlagen mit allem, was ich hatte. I had knocked out hundreds of horses. Ich habe hunderte Pferde K.O. geschlagen. Bear right in the side of the head. Here's what the bear did. You ready? Und das hat der Bär gemacht. Just like that, like, oh, that's oh. How, and he went wham and hit me right there. Er hat mich dann direkt hier geschlagen. Knocked me almost out of the ring. Hat mich fast aus dem Ring geschleudert. I got up. The whole lights were spinning. Ich bin aufgestanden, die ganzen Lichter haben sich gedreht. I made my way back to my bucket. Ich bin zurück in meine Position gegangen. My guys were all there. They go, what happened? Und meine Leute waren alle da. Oh, was ist passiert? Haben sie gesagt. I said, I don't know, but I'll tell you what's fixing to happen. Und ich weiß nicht, aber ich sag dir, was jetzt passieren wird. I could pick up the front end of a car off the ground. Ich konnte das Vordere von einem Auto vom Boden hochheben. I said, this time I'm going to hit the bear with my shoulder. I'm going to pick him up and I'm going to stuff him down in. Und ich habe gesagt, diesmal werde ich den Bär so mit meiner Schulter hochheben, werde ihn hochnehmen und dann auf den Boden hauen. You got the picture? Versteht ihr, wie ich meine? Here's what happened. Und das ist passiert. Ding! Ding! The bear's a little slow. Der Bär ist etwas langsam. I run and I hit him with everything I had right in the gut. Ich renne und ich schlage ihn mit allem, was ich habe, direkt da in seinen Bauch. Now he was supposed to come off the ground like this. Und er sollte eigentlich so vom Boden mitgelupft werden. And I was going to squeeze him and throw him down. Und ich wollte ihn so auf den Boden werfen. That's not how that worked. So hat es nicht funktioniert. I hit him with everything I had. Ich bin mit allem, was ich hatte, dagegen. He grabbed me like this. Er hat mich so gepackt. Jerked me up off the ground. Hat mich vom Boden hochgehoben. Squeezed every ounce of air out of me and flung me down there. Hat mir jede Luft aus mir rausgedrückt und mich darunter gelassen. Cover the ears of the children. Here's what happened. Und dann ist das passiert. I'm down there. He squeezed every ounce of air out of me, and he squatted over me and rubbed his butt right in my face. Yeah, in front of the whole town. Er hat dann, also mich da runtergeworfen hat, hat er dann sein Po über mir gerieben. Yeah. The only mercy was I didn't have any air. He'd already squeezed all that out of me. Die einzige Gnade, die ich hatte, ist, dass ich keine Luft hatte, weil die hat er schon alle rausgedrückt. Das ist, so war das. The bear whipping Bobby, but anyway. Der Bär hat Bobby verprügelt. We ought to tear down that stadium, you know, just pull it down, you know. But that'd be vandalism. That wouldn't work. You ever fought a bear? Hast du schon mal mit einem Bär gekämpft? Don't. Just don't. Mach's nicht. Mach's lieber nicht. Yeah. Yeah. Now here's what I want to tell you. Aber das werde ich dir sagen. Said, pride goes before fall. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. See, I was sure I could whip that bear. Ich war sicher, dass ich den Bär besiegen konnte, so aber ich war falsch. I'm just schooling you. If they bring a bear to town, don't fight it. Just, you know. Also ich lehre euch einfach, wenn hier in die Stadt ein Bär kommt, dann bekämpft ihn nicht. Well, here's what it says. You ready? Das heißt es. Bist du bereit? You're at a crossroads. Du bist an so einer Kreuzung. And God's going to show you which way to take. Und Gott wird dir zeigen, welchen Weg du nehmen sollst. Yeah, he will go before you, okay? Und er wird vor dir hergehen. He'll go before you. And if you're at a crossroads. Und wenn du an einer Kreuzung bist. Ask God, what is your will for my life? Dann frag Gott, was ist dein Wille für mein Leben? He wants you to know his will. Er möchte, dass du seinen Willen kennst. And you'll find his will in his word. Und du findest seinen Willen in deinem Wort. Study to show herself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of God. Also wir müssen das Wort richtig unterscheiden. So the Bible will teach us if we listen. Und die Bibel wird uns lernen, wenn wir zuhören. Glaubt ihr das? Okay, now here's what's going to happen in Germany. Also das wird in Deutschland passieren. There's going to come this mighty move of the Spirit of God. Da wird diese mächtige Bewegung des Geistes Gottes kommen. And people are going to be stunned and shocked. Und Leute werden schockiert sein. When God shows up, I mean, listen, it is something. Wenn Gott sich zeigt, das ist was Besonderes. And he's going to show up and show off. Und er wird sich zeigen und wird angehen. He told me about that once. Now some people have a hard time with this, but that's your problem. Und er hat mir das mal gezeigt. Manche haben ein Problem damit, aber das ist dann dein Problem. I was in Argentina in a big old arena. Ich war in Argentinien in so einer großen Arena. I'm up there preaching. Ich habe da gepredigt. And the Lord said, "Hey, Bobby." Und der Herr hat gesagt, hey, Bobby. Und ich, ja. I'm going to show up and show off. Ich werde mich zeigen und So I said, okay, you're going to show up and show off. Ja, du wirst dich zeigen. He goes, okay, that's correct. Okay, das ist gut. So I said to the people, God's going to show up and show off. Und dann habe ich das den Leuten gesagt, Gott wird sich zeigen. I didn't know what it was going to be. He levitated me. Und ich wusste in front nicht, of several thousand people on film. Und dann wusste ich nicht, was passiert. Und er hat mich dann schweben lassen. Mehrere Zentimeter über dem Boden. My feet was this much higher than the pulpit. Meine Füße waren so weit über dem people Pult. Were screaming. I was pretty excited myself. Die Leute haben geschrien und ich war auch ziemlich überrascht. Isn't that amazing? Ist das nicht wunderbar? Levitated. Geschwebt. You say, you mean God will do something like that? God will do anything it takes to get our attention. Und du sagst jetzt, Gott wird sowas tun. Gott wird alles tun, was es braucht, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Bob Jones and I were in a civic center preaching. Bob Jones und ich haben mal in so einem Bürgerzentrum gepredigt. And the seat gepredigt. Like you're sitting in, they had left this row vacant like that, because that's where the offering buckets was and stuff like that. Und so, da haben sie so Platz gelassen, weil da waren die Opfereimer und so. Off the pulpit. Und ich bin dann vom Pult runtergekommen. There was an empty chair there. There's Bob sitting there, and there's empty chair there. Und da war so ein leerer Stuhl. So I jumped on the bottom of the chair. Und ich bin dann auf den unteren Teil des Stuhls gesprungen. I was as stable as a gymnast. Und ich war so stabil wie so ein Gymnast. So then I jumped to the back of the chair. Und dann bin ich auf die Lehne von dem Stuhl gesprungen. Just jumped. Einfach gesprungen. Stable as I can be. Und ich war so stabil wie es geht. Und dann bin ich wieder gesprungen. Yes, I did. I jumped again. Ich bin wieder gesprungen. I jumped 18 rows, landing on the back of the chairs, stable as I could be. Und mit 18 Reihen gesprungen und immer auf die Lehne gelandet und ganz fest gestanden. On the 18th row, I fell in the middle of a bunch of rich-looking black people. Und in der 18. Reihe bin ich dann in so eine Reihe von reich aussehenden Schwarzen. They said, "Are you all right?" I said, "Probably not." You know? Und die haben mich gerne gefragt, geht's dir gut? Und ich so, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Bob Jones said, "That's one of the most supernatural things I've ever seen. You can't do it." Und Bob Jones hat dann gesagt, das ist eines der übernatürlichsten Dinge, die ich gesehen habe. Das kannst du eigentlich nicht machen. Take a hop, you know? No, it was a supernatural moment. Es war ein übernatürlicher Moment. I like that God does stuff like that. Ich mag, dass Gott so Dinge tut. Yeah. And he won't do anything without telling the prophets. Amos 7:3-7. Er wird nichts tun, es sei denn, er zeigt es seinen Propheten, heißt es in Amos. And I'll tell you what, he'll do some strange things to get our attention. Und ich sag dir, er wird manche sure verrückte will. Dinge tun, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Anytime he gets our attention, we need to listen. Und wenn er unsere Aufmerksamkeit bekommt, dann müssen wir zuhören. We need to say, "Speak, Lord, your servant's listening." Dann müssen wir sagen, sprich ja, deine Diener hören dir zu. I used to think, but it was an error. I used to think if God had something really important to say to me. Ich dachte, aber das war falsch. Ich dachte immer, wenn Gott etwas sehr Wichtiges zu mir zu sagen hat, get me by the shirt and go, "Bobby!" Dann würde er mich so am T-Shirt nehmen und sagen, "Bobby." Right the opposite. Das ist genau das Gegenteil. God says, if I have to shout at you, it's a sign of your immaturity. Ja, Gott sagt, wenn ich dich anschreien muss, dann ist es ein Zeichen deiner Unreife. He said, you should be so close to me, I can guide you with my eye. Er hat gesagt, du musst mir so nah sein, dass ich dich mit meinen Augen leiten kann. Hast du mal gesehen, wie so eine Mama ihr Kind mit ihren Augen leitet? Gott kann unsere mit seinen Augen führen, wenn wir ihn anschauen. Er möchte uns auf einen klaren Weg führen. Er möchte die Mountains und die Täler füllen. Er möchte die Berge senken und die Täler füllen. So, I'm excited about what's going to happen here in Germany. Ich bin gespannt auf das, was hier in Deutschland passieren wird. We've seen a lot of stuff in Germany. Wir haben schon viel in Deutschland gesehen. I used to come up here with Walter Heidenreich, you know, Walter. Wir sind gekommen mit Walter Heidenreich früher. Walter had just been saved. He was wild and a wood rat. Da war er gerade errettet und war ganz wild unterwegs noch. God used him in a mighty way in Mongolia. Gott hat ihn stark in der Mongolei benutzt. I went to Mongolia. They never rescued a single Christian in the history of Mongolia. Ich bin da in die Mongolei gegangen und da gab's noch keine Christen dort. God said, "Go to Mongolia." I'd never heard of Mongolia. Gott hat gesagt, geh in die Mongolei und ich hatte davon noch nie gehört von China and Russia. Ich habe gesehen, okay, zwischen Russland und packed China. Up, got me an airplane ticket and flew in. Ich habe mir so ein Flugticket genommen und bin dorthin. I went to the desert in Mongolia. Und bin dann in die Wüste von der Mongolei gegangen. 60 below zero. 60 Grad unter in a tent. We were in a tent. Und wir waren in so einem Zelt. 60 below zero. 60 Grad unter null. You could take coffee and throw it at me. Go. Du konntest Kaffee so in die Luft schütten und es ist eisig runtergekommen. Aber Gott hat sich dort wirklich bewegt in der Mongolei. Yeah. And see? Walter came over there with his band. Und Walter ist dort gekommen mit seiner Band. He asked, "What can I do for Mongolia?" Und er hat ihn hergefragt, was kann ich? "Take your band and go to the desert and play a concert." Hat gesagt, was kann ich für dich tun? Er hat ihm gesagt, geh in die Mongolei, in diese Wüste mit deiner Band und spiel ein Konzert. Gobi Desert and did a concert. Und das hat er dann gemacht. See, God will take the foolish things to confound the wise. Und Gott wird nimmt die toren Dinge, um die Weisen zu verwirren. A revival broke out in Mongolia. Pretty wild. Und Erweckung ist ausgebrochen in der Mongolei. Yeah. Sometimes God will trick you. Manchmal wird Gott dich auch ein bisschen reinlegen. Yeah. One time he told me, he said, Bobby. Einmal hat er mir gesagt, Bobby. I want you to go to the Philippines for a crusade. Ich möchte, dass du in die Philippinen gehst für einen Evangelisationseinsatz. I thought he meant crusade like soccer stadium. Und ich dachte, er meint so, ja, so in einem Stadion. He meant a crusade like Indiana Jones. Und er hat aber eigentlich mehr so gemeint, Einsatz wie Indiana Jones. Yeah. They fly me to the Philippines. Und die haben mich in die Philippinen geflogen. I get off the plane. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen. I get on a helicopter. Und dann bin ich in einen Helikopter eingestiegen. Oh, Lord. Oh Herr. Rimm. We go out to an island. Wir sind auf so eine Insel they gegangen. They forgot to tell us they were in a full-blown revolution. Und die haben uns gesagt, da ist gerade voll die Revolution im Gange. Helicopter lands on a pad smaller than this right here. Und der Helikopter ist auf so einer Plattform gelandet, die war sogar kleiner als die hier. I get off the helicopter. Und ich bin dann ausgestiegen. One guy there. Eine Person he don't dort. Speak Texican. Er hat kein Texikanisch and I sure gesprochen. Didn't speak what he spoke. Und ich habe auch nicht das gesprochen, was er da gesprochen hat. And so, und so. Helicopter. Der Helikopter ist hoch und weg. Helicopter took off. Der ist weg. I'm going to be there 14 days and 14 nights. Und ich bin da 14 Tage und 14 Nächte. And the Lord said, I want you to preach. I said, to who? Und der hat gesagt, ich möchte, dass du predigst. No, there was one person. Zu wem? Da war eine Person. So the guy picks up a battery. Looks like it would go on a motorcycle. What? A motorcycle. He picked up a little battery. Der Mann hat dann so eine Batterie and aufgehoben. He took two wires and hooked it in a little bitty light. Und er hat a little bitty light came on. Und er hat da das dann so ein kleines Lämpchen angeschlossen. That was light for the crusade. Das war die Lampe für den the Einsatz. Lord said, I want you to preach. I said, to who? Und er hat gesagt, ich möchte, dass du predigst. Zu so wem I just denn? Stood under the little bitty light and preached. Und dann stand ich unter diesem kleinen Lämpchen so und habe gepredigt. He gave his only begotten son. Preached a salvation message. Hab die Erlösungsbotschaft gepredigt. He said, okay, give the invitation. Und dann hat er gesagt, ja, gib die Einladung. No music. No, keine Musik. Here's what happened. I bowed my head. Ich habe meinen Kopf gebeugt. I said, Lord Jesus, I pray that your will be done. Da, da, da. And I hear. I opened my eyes. Und da habe ich so klackern gehört und habe ich meine Augen geöffnet. I'm knee deep in AR-5. The AR, these automatic weapons, they've come out of the jungle and threw them at me. Und habe ich so Leute gesehen mit diesen Sturmgewehren, die da aus dem Dschungel gekommen sind. They're in a full-blown revolution. Und die waren mitten dabei, eine Revolution zu starten. It was amazing, man, amazing. Yeah. Und da habe ich dann eine Totenauferweckung gesehen. You tricked me. That's what I said to God. He said, yep, you wouldn't have come any other way. Und habe ich zu Gott gesagt, du hast mich reingelegt. Und hat er gesagt, ja, sonst wäre es hier nicht hergekommen. Listen, it was rough. Also das war echt heftig. We was walking up a volcano trail. Wir sind so einen Vulkan nach oben gelaufen. Some of the guys were beating with sticks. Und einige haben da mit Stücken geschlagen. What are they beating the grass about? Und habe ich gesagt, warum schlagen sie das Gras so? There's a snake here that bites you and you take two steps and you fall over dead. Da gibt's eine Schlange hier und wenn die dich beißt, dann machst du noch zwei Schritte und dann bist du tot. Beat on, man, beat on. That's what I said. You know? Sorry? I told the man to keep beating. Dann habe ich gesagt, ja, schlag nur weiter. Okay. Now don't lie in church. Here's what happened. Also in der Gemeinde soll man nicht lügen, das ist passiert. We're going up the trail. Wir sind da hochgelaufen. A high trail. I'm breathing like a freight train. Ich habe geatmet wie so ein Frachtzug. One of the rebels jumps out of the jungle. Yuck! Und einer der Rebellen ist so aus dem. Stuck the AK-47 in my back. Yanuki! Ist aus dem Dschungel rausgesprungen, hat sein Gewehr uns in den Rücken gerammt und gesagt und now, irgendwas I may gesagt. Have mispronounced that. Habe ich jetzt vielleicht falsch ausgesprochen? Er hat halt dieses Gewehr in uns im Rücken und sagt ja. What does he want? Und dann habe ich gefragt, was will er? He said, he wants us to follow him. Er hat gesagt, er möchte, dass wir ihm folgen. I said, I'm following him. He's got a gun in my back. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Er hat eine Waffe in meinem Rücken. Now all of this is true. Also, das ist alles wahr. We get to a mountain, big as this right here, a side of a mountain. Und wir kommen zu so einer Seite am Berg, die so groß ist wie das hier. Vines and trees everywhere. Und da waren so Weinsträucher und Bäume und so. Thing opens up. Und dann the mountain opened up. Und dann gehen wir dahin und dann hat sich der Berg wie so geöffnet. Come with me, we go in. Und er kommt mit mir, wir gehen they rein. There are hundreds of men sitting cross-legged in this mountain. Und da waren hundreds of them sitting on their legs in this mountain. Da waren hunderte, die so auf ihren Knien waren oder saßen, yeah. Füßen saßen in dort. Inside the mountain. Here's in dem Berg. Here's what the guy goes. Das hat der Mann dann gesagt. Yeah, I said, what? Und ich habe gesagt, was? What? Was? And then here's what he said. Und das hat er gesagt. He wants you to give the message in here that you give out there that makes people's face light up. Er hat gesagt, er möchte, dass du die Botschaft, die du da unten gegeben hast, hier den Leuten gibst, die weil sie die Gesichter aufleuchten lässt. So I preached the gospel, these people got saved. Also habe ich das gemacht, habe hier das Evangelium gepredigt, mitten in so einem Berg, mitten im Krieg. Weißt du, Gott weiß, was er tut. Wir müssen ihm nur folgen. You say, well, Bobby, I don't want to do anything like that. Und das sagt so Bobby, aber sowas will ich nicht machen. Jesus was willing to go to the cross. Also Jesus war willens zum Kreuz zu gehen. Says, greater love hath no man than this, than a man to lay down his life for his friends. Er hat gesagt, größere Liebe hat keiner als der sein Leben niederlegt für seine Freunde. We got to see the dead raised. Wir haben gesehen, wie Toten auferweckt wurden dort. Never learned a single word that was. Ich habe keines der Worte je verstanden. I ain't no tell him what, you know. Well. No, it wasn't even that. It was something worse than that. You know. Okay. Well, yeah. Was? So what's Yeah. Gegessen. Yeah. I have had to turn down some food before. Ach so, ich musste einiges an Essen dort ablehnen. You know, they tell you before if you go on a missionary tour. Die sagen dir, die sagen dir, wenn du ins Missionsfeld gehst, dann lehn Essen nie ab, weil das ist sehr kann mal Anstoß bewirken dadurch. A real influential Indian man, I mean like Pakistani Indian like that. Ein sehr einflussreicher indischer oder pakistanischer Mann. Throws a great big banquet for us. Hat mal ein großes Bankett für uns gemacht. Television cameras there. Da waren Fernsehkameras. Media people there. Medienleute waren dort. The rich Indian man there. Der reiche Inder dort. And they're bringing in the meal for me to is to honor me. Und die haben dann so das Mahl gebracht, um mich zu ehren. There's hundreds of candles in there. Und da sind hunderte Kerzen drin. Du kannst gar nicht sehen, was das ist. They bring in this big plate of food and set it down. Die bringen diesen großen Teller Essen und legen es drunter. Die Leute klatschen, die sind alle gespannt. I'm trying to focus in on what in the world is this. Und ich versuche rauszufinden, was das überhaupt ist. It's dark and finally I got down there and I saw ice. Und ich habe dann Augen gesehen. At first I thought, well, it must be oysters. Then I thought, no, they wouldn't put oysters. Und dann habe ich gedacht, das müssen so Austern sein oder so. Aber nee, es waren keine Austern. Habe ich noch näher geschaut? Yes, I saw fuzzy ears sticking up. Ich habe dann noch so Ohren gesehen. Monkey head. Es war ein Affenkopf. Monkey head. Es war ein Affenkopf. And they say, don't turn down food. It's very offensive. Und haben sie gesagt, ja, lehn Essen nie ab. Es ist sehr anschlusserregend. You know, when you just fix and puke. That hot water gets up in your throat. Kurz bevor du dich erbrechen musst, wenn dieses Flüssigkeit hochkommt, ich war so kurz davor. I'm swallowing like a penguin, man. Ich habe geschluckt wie ein Pinguin. Here's what happened. Und das ist passiert. I said, God, you're gonna have to help me. I ain't eating this monkey head. Und ich habe gesagt, Gott, du musst mir helfen. Ich werde diesen Affenkopf nicht essen. A verse came to my mind. Ein Vers kam mir in den Verstand. I changed my voice. Ich habe meine Stimme geändert. I sounded like Billy Graham. Ich habe geklungen wie Billy Graham oder Oral Roberts. Anybody you could think of. Wer dir halt in den Sinn kommt. I turned to the rich man and I said, sir. Ich bin zu dem reichen Mann. The holy word of God declares. Habe gesagt, Herr, give honor to whom honor is due. And I would be so honored if you would take this. Das Wort Gottes sagt, gib Ehre, wem Ehre gebührt, und ich wäre so geehrt, wenn du das nehmen würdest. People went crazy. Yeah. Und die Leute sind glory to God. You know, die Leute sind ganz ausgerastet. Give me the key to the city. Und you know, so habe ich den Schlüssel. Monkey head. Da haben sie mir den Schlüssel der Stadt gegeben. Yeah, see. But anyway. Naja. You said, I thought you'd be very, you know, prophetic and so, thus saith God unto thee. Ich dachte, du wirst jetzt sehr prophetisch und sagen, ja, so spricht der Herr. One of the greatest moves of God is coming to Germany. Ich sage euch einfach, you're going to be part of it. You're going to be at the epicenter of it. And so get ready. Die größte Bewegung Gottes kommt nach Deutschland und ihr werdet ein Teil davon sein. Ihr werdet im Zentrum davon sein. What God is going to lead out with is signs, wonders and miracles. Und er wird Zeichen und Wunder vorbereiten. You're going to have outdoor meetings where it says, and multitudes believed on him when they saw the miracles he did. Und ihr werdet Treffen haben, wo es heißt, und Open Air Treffen haben, wo die Mengen zu ihm kommen werden, wenn sie die Zeichen und Wunder sehen. That's what I would say. That's right. Das ist so. He still does miracles, doesn't he? Ja, er tut immer noch Wunder. Die Blinden sehen, die Toten werden auferweckt. Cancers dissolve. Krebs verschwindet. Metal melts out of people's bodies. Metall verschmilzt aus Körpern. He'll do whatever he wants to do. Gott tut, was immer er tun will. I was in a meeting once and the Lord said, announce this. I said, okay. Gott, ich war in einem Meeting und da hat Gott mir gesagt, sag mal das. Announce to the people. Sag den Leuten, I'm putting money in their purse, their pocket, their wallet that they know they didn't have. Ich tue Geld in ihre Geldbeutel, Taschen und so weiter, das, von dem sie wissen, dass sie es vorher nicht hatten. So I told the people, God's putting money in your wallet, your purse, your pocket that you know you didn't have. Und da habe ich das denen gesagt, Gott tut Geld in eure Taschen, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr es habt. 2 minutes later, people are screaming and it's pandemonium. That people jumping up with handfuls of money, running forward, going, I didn't know you didn't get like this. Kurz später sind Leute mit Geld herumgerannt, haben es geschwenkt und gezeigt und waren ganz außer sich. Money in their wallet, their purse, their pocket that they know they didn't have. Mm-hmm. So it was really active, you know, everybody. Also, war sehr, sehr aktiv. They're getting a fistful of money. Die haben Fäuste voll von Geld bekommen. So I thought, boy, that was really something I'd never seen it happen my whole life. Und das dachte ich, wow, das ist wunderbar, das habe ich noch nie so gesehen. I get back to the hotel room. Bin ich zurück ins Hotel gegangen. I had a little briefcase. Und ich hatte so eine Brieftasche. I unzipped my little briefcase. Koffer und den habe ich dann aufgemacht. Money just shot up out of it. Und dann ist da einfach Geld mir entgegengeflogen. I was happy about that, you know. Und dann war ich auch glücklich drüber. See? God can do that for you. Gott kann das für dich tun. I'm telling you, he can supply your needs in ways you never understand. Er kann deinen Nöten begegnen, wie du es dir nie vorstellen konntest. He's able to do exceedingly abundantly above it. Er ist fähig, mehr und über das hinaus, was du dir vorstellen kannst, zu tun. Well, anyway, here's what I've decided to do. Und das habe ich mich entschieden zu tun dann. I'm just going to have a good time wherever I go. Ich werde einfach eine gute Zeit haben, wo immer ich auch hingehe. I'm going to tell people you're missing out on a lot of life if you're sad and grumpy. Ich sage Leuten immer, du wirst viel vermissen, wenn du traurig und verbittert bist. Against anyone, it doesn't hurt them, it hurts you. Wenn du verbittert bist gegen andere, dann verletzt es nicht die, sondern es say, verletzt well, dich. Bobby, you don't know what they did to me. That's true, I don't. Und I don't know what they did to you. Du sagst, Bobby, du weißt aber nicht, was sie mir angetan haben. But ja, whatever they did to you can't be what we did to Jesus. Aber was auch immer sie dir angetan haben, kann nicht so schlimm sein wie das, and was wir Jesus Bible angetan says, haben. Be kind, tender, hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven us. Und die Bibel sagt, seid freundlich zueinander und vergibt einander, wie Christus auch uns vergeben hat. That's what it says. Das, so heißt es dort. I appreciate you translating. I make it as hard as I can, you know, because. You know. Ja, ich mache es so hart wie es geht, das übersetzen. But you do a good job. Aber ich mache einen guten Job. He really does. He does a real good job. Now, here's what I want you to do. So, das möchte ich jetzt, dass ihr tut. I want you to take what you've heard. Ich möchte, dass das, was ihr gehört habt, dass ihr das nehmt und es in eurem Herz verschließt. I want you to enter into covenant with God. God, I want in on this mighty move of God of miracles, signs and wonders and the glory. Und ich möchte, dass ihr mit Gott im Bund schließt, dass ihr sagt, Gott, ich möchte in diesem Bewegung der Herrlichkeit dabei sein. God wants you in there or you wouldn't be in here. Gott möchte, okay, dass du da dabei bist, sonst wärst du nicht hier. Now, in just a moment I'm going to pray, but I want to tell you about the book table. We write a book. Noch von meinem Büchern erzählen. Can you believe this? We write a book for 30 years. This October will be 30 years. Wir haben ein Buch geschrieben, das ist diesem Oktober 30 Jahre. We have a visitation from Jesus. Und da war ein Besuch von Jesus. He'll come tell me some of the things he's going to do in the future, and we're writing a book called The Shepherd's Rod. Und erzählt mir Dinge, die in der Zukunft passieren werden, und ich schreibe das dann rein in so ein Buch. Das heißt, der Hirtenstab. And I'm telling you, you need to get it because it gives us, he said, mobilize the saints. Angels appeared and they were screaming, sound the alarm, awake the warriors, activate the saints. Und du solltest das bekommen, weil da schreibe ich über diese Dinge, yeah, auch die Kämpfer zu aktivieren und so, die Engel, die wie sie ausrufen. So there's, I believe there's a book out there, well, there's one about prayer. Und da ist ein Buch darüber, ein Buch über Gebet, Audienz mit dem König. I think there's one out there called Dread Champions, Mighty Warriors. Und da gibt's auch noch ein weiteres Buch, Mächtige Kämpfer. Das seht ihr dann, wenn er rausgeht. If you buy a book, I'll sign it for you. Wenn ihr euch ein Buch kauft, dann thank you so much. Look there. Wenn ihr euch ein Buch kauft, dann werde ich das euch auch signieren. There's the shepherd's rod. Das ist the year of the open door. This is a time to prepare to take back everything the enemy has stolen. Das ist eine Zeit, um alles zurückzunehmen, was der Feind gestohlen hat. This is a time to activate fresh anointing. Und das ist eine Zeit, das frische Öl zu aktivieren. This is a season of building and battling. Das ist eine Zeit von bauen und kämpfen. Then here's this one. Advance. Und das hier ist advance. That book, you can see the whole thing of it is to go higher. Come up here, we got to advance. Es heißt in der Bibel, don't ever stagnate. Don't ever stop your journey. Bleib nie stehen. Here's your verse. I want you to write it down. Psalms 84:11. Ich möchte, dass du den Vers Psalm 84:11 dir aufschreibst. He will be a sun and a shield to us. No good thing will the Lord withhold from those that are walking upright. He will give us present day favor, future glory, honor, splendor, and heavenly bliss. Psalms 84:11. Sorry, what was it? Psalms 84:11. See, if we follow God, He's always going to lead us to a higher dimension. Also Gott wird uns, heißt es da, immer zu einer höheren Dimension führen. So that's the verse about advance. Da geht's um don't stagnate, always move on up with bleib God. Nicht stehen, sondern geh immer okay. Höher mit Gott. Here's one, audience with the King. Und da, das ist Audienz mit dem König. I'll tell you. The Lord appeared to me. I wrote this because the Lord appeared to me as close as you are. Das habe ich geschrieben, da ist mir der Herr zu erschien so nah wie wir uns jetzt sind. And he was sad and he's not sad. He's the happiest person ever lived. Und er war traurig und er ist eigentlich nie traurig, weil er ist die glücklichste Person, die je gelebt hat. And he said, Bobby, my people don't like to talk to me. Und sein Gesicht war traurig und er hat gesagt, Bobby, mein Volk will nicht mit mir reden. He said, the least attended service in any church is prayer meeting. Und er hat gesagt, der Dienst, der oder der Gottesdienst, der am wenigsten besucht wird, sind die Gebetstreffen. Then he said with a glow in his face, he said, but I'm going to give you a phrase. Und dann hat er aber mit so einem Glühen in seinen Augen gesagt, ich werde dir einen Satz geben, der Gebet von einem Bürde zu einer Freude macht. From a duty to a desire. I said, von einer Pflicht zu einem Wunsch. I want a phrase that's going to turn the whole paradigm of prayer. Und ich habe gesagt, ich möchte das. He said, you tell my people what true prayer is. Und dann habe ich gesagt, true prayer is an audience with the King. Und dann habe ich gesagt, can you imagine that? Du sagst einfach meinem Volk, was Gebet wirklich ist. Gebet ist eine Audienz mit dem König. Kannst du dir das vorstellen? No potentate on earth offers that. Kein Herrscher auf der Welt bietet das an. The Lord of Lords, it says you can come into my presence anytime. Das ist der König der Könige, der Herr der Herren, der sagt, du kannst in meine Gegenwart kommen zu jeder Zeit und Vollmut. 1 John 5:14 says this is the confidence that we have in God. Und das heißt in 1. Johannes, das ist die Sicherheit, die wir in Gott haben. If we ask him anything according to his word, we know he hears us. Wenn wir ihn irgendetwas bitten, dann wissen wir, dass er uns hören wird. If he hears us, we're confident we're going to get what we're asking. Und wenn er uns hört, sind wir sicher, dass wir es bekommen werden. Then okay, here's one. This is Master's plan, divine design. God created things for you to do before he created you. Über wie Gott dich erschaffen hat. This is the one I like. Und das Dread Champions. Dread Champions. Dread Champions. The word Dread Champion means mighty warrior. Das heißt mächtige Kämpfer. And it's one of the verses in here is Joshua 1:9. Be bold, be brave, be very courageous. Go do what you're called to do. Because you're not going by yourself. Joshua 1:9. Sei mutig und stark und That's. Have you ever read Joshua? You've read Joshua chapter 1 verse 9. Hast du mal Joshua Kapitel 1 Vers 9 gelesen? Have you ever read Joshua chapter 1 verse 8? Hast du mal Joshua Kapitel 1 Vers 8 gelesen? Here's what it says. Das heißt es dort. It says the words of this book shall not depart from your mouth. You shall meditate upon them day and night, and it will guarantee you overwhelming success. Das heißt, das Wort dieses Buches soll nicht von deinem Verstand gehen. Du sollst darüber Tag und Nacht meditieren, und es garantiert dir Erfolg. So I tell people, if you want to be a flop and a failure, stay out of the Bible. Und dann deswegen sage ich immer Leuten, wenn du ein Versager sein willst, dann fass bloß nicht die Bibel an. If you want overwhelming success, get in the Bible. Aber wenn du überwältigenden Erfolg haben willst, dann lies die Bibel. Dread Champions. God said, study the names, the Hebrew names of David's mighty men. You'll find out the character and the conduct I intend for my end time saints to have. Und dann hat Gott mir da auch in dem Buch gesagt, dass ich einfach die Namen und die Charaktere von den mächtigen Männern Davids studieren soll. Weil da sind auch die Bestimmungen, die ich für die Armee Gottes habe. Book, also wenn ihr ein Buch euch besorgt, dann signiere ich es euch. We've had miracles at the book table. Und wir hatten auch schon Wunder am Buchtisch. Creative miracles. Kreative Wunder. And so it's pretty wild. I'll give you a verse. Und ich gebe dir auch einen Vers. That'll help you. Dass der dir helfen wird. In the Bible, I'll write down a verse for you. Aus der Bibel. Ich schreibe ihn dir auf. There's quite a bit of verses in the Bible. Und da gibt's einige Verse in der Bibel. Here's one. You ready? Da ist einer. Bist du the bereit? The bed's too short. The cover's too narrow to get any rest like this. That's in the Bible. Also das Bett ist zu kurz, die Decke ist zu. The bed's too short. The cover's too narrow to get any rest like this. Und die Decke ist zu eng, um so zu ruhen. That's a verse in the Bible. Das heißt in der Bibel. It's talking about the foolishness of trying to fix your own self. Und da geht's um die, um den Versuch, sich selbst zu verbessern. But I'll give you verses that'll mean something to you. Aber ich gebe dir Verse, die etwas bedeuten werden. There's a lot of verses in there, isn't there? Da sind viele Verse da drin. And the Bible said all scripture is given by the inspiration of God, all of it. Und in der Bibel heißt es, alle Schrift ist von der Inspiration Gottes gegeben. I'll write you some verses down in your Bible. Okay? Schreib dir ein paar Verse rein in deine Bibel. It'll help you. You say, das wird dir helfen. Well, I don't read much. Well, we should. Das denkst, sagst vielleicht, oh, ich lese nicht so viel. Ourself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed. Du solltest viel das Wort studieren. Wie geht's dir? Good. Wonderful. Wundervoll. Super. Yeah. God bless you. Gott segne dich. I bet you can cook. Ich bin mir sicher, sie kann gut kochen. I'm a good eater if you're a good cook. Ich bin ein guter Esser, wenn du ein guter Koch, gute Köchin bist. I'll work up a pot of stew somewhere, you know. Yeah. He said you better look out. Du passt besser auf. Well, I want to pray for you. Ich möchte für euch beten. I'm going to pray that you'll have expectation. Ich bete, dass du Erwartung hast. Expect God to move. Erwarte, dass Gott sich bewegen wird. Yeah. I'll tell you what, God's up to something new and fresh. Gott hat etwas Frisches geplant. Er möchte, dass du stark und mächtig bist. You know that, don't you? He wants to show himself strong and mighty. Er möchte sich stark und mächtig erweisen. One of the greatest studies we can study is the centricity of Christ. Eine der größten Studien, die wir machen können, ist die Zentralität von Christus, weil alles hält sich ist durch ihn zusammengehalten. My people are destroyed for lack of knowledge. We need to study to show ourselves approved unto God. Mein Volk geht zugrunde wegen einer Mangel an Erkenntnis und wir müssen the last part. Here's what I'm going to pray for you, that you'll have retention of the scriptures. Und deswegen werde ich für dich beten, dass du die Schrift behalten können wirst. I'll tell you something that millennials don't want to hear. You can't memorize the Bible on a computer or a tablet. Ich werde euch etwas sagen, was die Jüngeren vielleicht nicht hören wollen. Du kannst die Bibel nicht auf einem iPad oder so dir merken. It's a great way to find the verse, but get you a Bible. Es ist gut, den Vers zu finden. Aber wenn du es dann einfach liest und dann zwei Minuten später hast du schon vergessen, wo es war und was es gesagt hat. Aber ich werde für dich beten, okay? Würdest du einfach deine Hand auf dein Herz legen? Lord Jesus, Herr Jesus, we're thankful, wir danken dir, to be in your family, dass wir in deiner Familie sind. Thank you for saving us. Danke, dass du uns gerettet hast. For calling us. Dass du uns berufen hast. Lord, we want to glorify you. Herr, wir wollen dich verherrlichen. We want the works of our hands. Wir möchten, dass die Werke unserer Hände und die die Wünsche unseres Herzens, to be acceptable in your sight, dass sie akzeptabel sind in deinen Augen. We want to so live our life. Wir wollen unser Leben so leben, that when we stand before you, dass wenn wir vor dir stehen, we can hear you say, dass wir dich sagen hören können, welcome, good and faithful servant. Willkommen, guter und treuer Knecht. We want to be faithful to you, Lord. Wir wollen dir treu sein. All the days of our life. Alle Tage unseres Lebens. In Jesus' name. In Jesu Namen. So he's going to do it. He's going also, das wird er tun. He's going to help us to glorify him. Er wird uns helfen, and live ihn such zu a verherrlichen. Life that when we stand before him, he can say, well done. Und dann, wenn wir vor ihm stehen, dann wird es heißen, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist mein Ziel. I was giving an interview to a secular magazine that was hostile. Ich habe mal ein Interview gegeben einem weltlichen Magazin und die waren mir eigentlich feindselig gesinnt. Here's what she said. Und das hat sie gesagt. What are you in this for? Wofür machst du das alles? Why do you travel all over the world? Warum reist du um die ganze Welt? Why do you just put your whole self into this? Warum setzt du dich da so ein? What do you hope to gain? Was willst du damit erreichen? I said, oh, here's my whole deal. I want to so please him that he says, well done, good and faithful servant. Und dann habe ich gesagt, das ist, warum ich da bin. Ich möchte ihn so Wohlgefallen machen, dass er sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist unsere höchste Aufgabe, ihm Herrlichkeit zu geben. Wurdest du mal von einem Vers komplett aus dem Konzept genommen? Ich habe mal die Bibel gelesen und das hat es gesagt. Es ist Gott, der in dir wirkt, both to will and to do, das Wollen und das Vollbringen of his good pleasure. Zu seinem Wohlgefallen. Think about it. Denk da mal drüber nach. The creature, Bobby, die Schöpfung, Bobby, that can do something to bring the creator good pleasure. Dass die etwas tun kann, was dem Schöpfer Wohlgefallen gibt. Whatever that is, was auch immer das ist. That has to be our highest quest. Und das muss unser größtes Verlangen sein. I like to tear the pages out of my Bible. Ich mag es, die Bibeln aus looking for what the creature could do, durch die Seiten in meiner Bibel zu blättern und nach dem zu suchen, was die Schöpfung tun kann, um dem Schöpfer Wohlgefallen zu geben. Und im Evangelium von Lukas habe ich es gefunden. Und das heißt es. Oh, shuddering, shivering little flock. All dies die erzitternde Herde. Don't be so timid. Sei nicht so schüchtern. It is your father's. Es ist deines Vaters. Good pleasure. Wohlgefallen. To give you the kingdom. Dir das Königreich zu geben. Nothing thrills Father God more. Nichts begeistert den Vater Gott mehr. Finding a people he can give the kingdom to. Als ein Volk zu finden, dem er sein Königreich geben kann. The Bible said in the day of his power, his troops will volunteer freely. Und er hat gesagt, sorry. It says in the day of his power his troops will volunteer freely. Und das heißt, am Tag seiner Kraft wird sein Volk werden seine Truppen sich freiwillig melden. It said the eyes of the Lord are roving to and fro throughout the whole earth. Und es heißt, die Augen des Herrn gehen durch die ganze Welt. Looking for people whose heart is right towards him. Um suchen nach einem Volk, dessen Augen auf ihn gerichtet sind. When he finds that person, und wenn er diese findet, he'll bless him and give him the desires of his heart. Dann wird er ihn segnen und ihm die Wünsche seines Herzens geben. So the eyes of the Lord are roving to and fro. Also die Augen des Herrn schauen durch und durch. We ought to say, "Hey God!" Wir müssen sagen, "Hey Gott!" Don't strain your eyes. Ermüde deine Augen nicht. Here we are in Stuttgart. Hier sind wir in Stuttgart. See, that's what we should do. Yeah, that's right. So ist das. So, I believe that you're going to come up with a witty invention. Ich glaube, dass du mit einer schlauen Erfindung kommst. That's right. That's in the Bible, witty inventions. Das steht in der Bibel. It means smart plans that work out. Es sind die schlauen Pläne, die funktionieren. I believe a thought's going to get in your mind. Gedanken werden in deinen Kopf kommen. And it'll be a witty invention, a smart plan that'll work out. Es wird ein Plan, der funktioniert. I think it'll be lucrative for you. Und es wird lukrativ sein. That'll be a good thing. Das wird gut. Remember who told you this, you know, when you. Ich soll mich dran erinnern, wer mir das gesagt hat. Hey, can I tell you one quick story and I'm through? Kann ich euch noch eine Geschichte schnell erzählen? Here comes an Indian man, you know, like Pakistani Indian. Da kam ein Inder oder Pakistani auf mich zu. He runs up to me in a meeting. Er ist auf mich zugerannt in einem Versammlung. Yeah, I bring this dirt to you, you analyze. What? Und er hat irgendwas gesagt. I bring this dirt to you, so you can analyze it. Und er hat gesagt, ich bringe hier dir diesen Dreck und dann kannst du den analysieren. Yeah, a bag of dirt. Und ja, und es war eine Tasche voll Dreck. God said, I bring dirt to you, you analyze. Gott hat mir gesagt, ich soll das zu dir bringen und du analysierst das. I took the dirt. I said, God, do you want me to analyze this? And he goes, yes. Und habe ich gesagt, Gott, willst du, dass ich das analysiere? I said, okay. Und er sagt, ja. Und ich habe gesagt, so okay. My hand down in the dirt. Also habe ich meine Hände da in den Dreck rein. And all kind of equations came out of my mouth. Und alle möglichen Gleichungen kamen aus meinem Kopf, aus meinem Mund. Ich habe es wieder zugemacht und habe es ihm gegeben. So he goes back to the coastline of Cambodia. Und dann ist er zurück nach Kambodscha gegangen. And buys up that region of the coastline. In der Küstenregion. And they ship big shiploads. Big shiploads of that sand to California. Und hat große Schiffladung von diesem Sand nach Kalifornien gebracht, San Francisco. Wo sie die Computerchips machen. Because it had the highest silicon content of any soil on earth. Weil es den höchsten Siliziumanteil hatte, so den man gefunden Indian hat. Indian man has a top office up there in Australia, in Sydney up there, you know, because he had a bag of dirt. Und jetzt hat er da ein Büro in Sydney in so einem Hochhaus, weil er einfach sowas mit einer Tasche Dreck angefangen hat. Und das schiffen sie alles darüber und machen daraus Computerchips. You'd be surprised what God can do if we listen. Du wärst überrascht, was Gott tun kann, wenn wir einfach zuhören. Come here, I want to give you a hug. Come here. Ich möchte dich umarmen. I won't put a rear naked choke on you or nothing. Okay? You're digging a tree. Good. I know how to rear naked choke you if I have to. Yeah. Okay. He knows that stuff. I can kick you in places you forgot you had. Ich kann dich an Orten treten, wo du gar nicht wusstest, dass sie existieren. It's wonderful. Es ist wunderbar. It's wonderful. Longevity will help. That'll help you have longevity. Langlebigkeit. All right. Mm-hmm. Yeah. God's really proud of you. Ich bin wirklich stolz auf euch. I'm just telling you, God said He's proud of you. Gott ist wirklich stolz auf dich. That's really good. I wouldn't have told you if He didn't tell me. Ich würde es dir nicht sagen, wenn es mir nicht gesagt hätte. Something you've done has touched His heart. Etwas, was du getan hast, hat sein Herz berührt und er ist stolz auf dich und sagt: Gut gemacht. I don't know what it is, but ich weiß nicht, was es ist. Tell you and then ruin the whole deal, but aber we gotta, okay. Let's get, are you going to take the offering? Machst du die Sache? Why don't you do it? Because they've heard they go. He couldn't whip a bear. I know. I'm still. They hired a guy to be a bear on TV, so I could knock him out. You can Google it. Sie haben dann einen Bär jemand gestellt, denn jemand, der den Bär spielt, dass ich ihn bewusstlos schlagen kann. That's right, that's what happened. I'm nearly over it. Also ich bin fast drüber hinweg. Chris and I was up there in Canada, and they had a stuffed bear. In Kanada. So he took a picture of me kissing the stuffed bear. Und da hatten sie so einen ausgestopften Bären und da haben sie ein Bild von mir, wie ich den geküsst habe. That was just a couple of days ago. You know. Das war vor ein paar Tagen erst. We gotta get out of here. Good. I like this guy. He's gonna be all right. Now some of you back here. Jetzt zu euch hier hinten. Well, I don't know how to say it now, but listen. This is a very fertile season. Das ist eine sehr if you've wanted children, Saison. This is the time to get them. Wenn du Kinder willst, dann ist das die Zeit, sie zu bekommen. Was? God is breaking barrenness off of every person. Gott bricht Fruchtlosigkeit. We're von in Leuten. A fertile season. That's right. So if they're wanting a family, also wenn ihr eine Familie wollt, what doth hinder thee? Nothing. Was hindert dich? Nichts. I'm telling you. Sag ich dir. I'm back there, and the Lord said, I'm breaking off barrenness off of every person in here. This is a very fertile season. Und Gott hat gesagt, ich breche Unfruchtbarkeit über jeder Person hier. Das ist eine sehr fruchtbare Zeit. If you want children, good. If you don't, look out. Wenn du Kinder willst, dann ist das gut. Wenn nicht, dann pass auf. I'm serious as I can be. But Bobby's a good name if you need one. Yeah. Also Bobby ist ein guter Name, falls du noch einen suchst. Yeah, I'm serious now. Right back there, he said, "Tell him this is a fertile season." Also hat mir wirklich gesagt, sag ihnen, das ist eine fruchtbare Zeit. So I'm going to the book table. Also ich gehe jetzt zum Büchertisch. You're going to take the offering. Und wir nehmen dann jetzt die Sammlung ein. There's a guy in Texas. Da gibt's jemanden. Y'all heard of Texas, haven't you? His name is R.G. Letourneau. Er heißt Archie Letourneau. He's famous for making the offshore oil rigs and big old Euclid trucks and stuff like that. Und er ist bekannt dafür, dass er so Ölfelder hat und Ölplattformen und auch irgendwas mit Trucks. What he's really famous for, he gives away 90% of his wealth to missions and builds his fortune on 10%. Und aber wofür wirklich bekannt ist, ist, dass er 90% von seinem Vermögen abgibt für die Mission und von nur 10% selbst lebt. So the big guys come in with all their computers and all their, they said, how can you give 90% of your wealth away and build your company on 10? R.G. Letourneau is a country boy. Und die haben ihn gefragt, wie kannst du 90% von deinem Vermögen weggeben und von 10% dieses Unternehmen aufbauen? Here's what he said to the money man. You ready? Und das hat zu diesem Geldmenschen gesagt. He said, "Well." Und hat gesagt, "I shovel it out. God shovels it back in, and he uses a bigger shovel." hat gesagt, ja, ich schaufel das Geld immer raus und Gott schaufelt's zurück, aber er hat halt die größere Schaufel. That's in the Bible. You can't outgive God. Und das ist in der Bibel. Give him back to you. Good measure, press down, shaken together. Kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Halleluja. Halleluja. Preis zu deinem Hammer. Hammer, so stark. Halleluja. Habt ihr zugehört heute Abend? Hast du wirklich mit hörenden Ohren zugehört? Gott hat zu Einzelnen gesprochen und hat Dinge in das Herz von Einzelnen reingelegt. Aber Gott hat auch zu uns allen gesprochen. Hast du es gemerkt? Gott hat zu Deutschland gesprochen. Amen. Bist du bereit für dieses frische Wehen des Geistes? Amen. Bist du bereit für eine mächtige Bewegung von Zeichen und Wunder? Bist du bereit, selber zu einem Zeichen und Wunder zu werden? Amen. Also einige der Storys, die Bobby heute Abend erzählt hat, da kann man wirklich sagen, da war er selber das Zeichen und Wunder. Amen. Halleluja. Ja, und es steht in der Bibel, Jesaja heißt es, er macht uns zu einem Zeichen und zu einem Wunder. Amen. Diese Bewegung des Übernatürlichen, die jetzt startet, diese Bewegung, die Bobby ausgerufen hat, weißt du, sie besteht aus Söhnen und Töchtern, die bereit sind, in diese Dimension des Übernatürlichen einzutreten. Amen. Bist du da bereit? Halleluja. Bist du bereit, wirklich im Glauben dafür zu stehen, dass das, was Bobby heute Abend gesagt hat, er hat immer wieder zwischendurch hat er so ein paar Sachen eingeworfen, hast du gemerkt, ja. Du musst das gesamte Bild zusammenbauen, wir müssen es nochmal anhören und dann einfach alles zusammenbauen und dann hast du das komplette Bild der kommenden Bewegung Gottes. Amen. Aber bist du bereit, dafür deinen Platz einzunehmen? Wer ist bereit? Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen. Bobby hat gesagt, sein Volk ist willig am Tage seiner Macht. Halleluja. Und er hat gesagt, diese Bewegung wird alles übertreffen an Übernatürlichem, was wir bisher gesehen haben. Er hat insbesondere Totenauferweckung betont und das ist schon ziemlich mächtig. Wir haben ein paar Totenauferweckungen haben wir schon erlebt, aber ich glaube, wie Bobby das gesagt hat, ich glaube, dass diese kommende Bewegung der Herrlichkeit Gottes wirklich gekennzeichnet sein wird davon, ganz besonders, wow, hier werden die Toten auferweckt. Halleluja. Amen. Weißt du, und das sind Dinge, die jenseits von unserem Verstand liegen, jenseits von unserer menschlichen Fähigkeit liegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich unseren Verstand wirklich Gott unterordnen. Amen. Bist du bereit, ihm deinen Verstand unterzuordnen? Komm, lass uns mal zusammen beten heute Abend. Lass uns sagen, Vater im Namen Jesus, hier bin ich und ich bin bereit, mich von dir positionieren zu lassen, mich von dir gebrauchen zu lassen, in dieser Bewegung, die jetzt beginnt. Heiliger Geist, blase in meinem Leben. Übernimm die Kontrolle über meinen Verstand. Ich bin bereit, gehorsam zu sein, was auch immer du mir sagst. Weil ich möchte sehen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in kein menschliches Herz gekommen ist. Ich nehme meine Position ein. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Herr, du hast es gehört. Bobby hat das Wort gebracht. Er hat gesagt, mark the calendar. Also bemerke dir das Datum im Kalender, 17. Mai. Und Herr, wir haben Ja gesagt. Weil das ist immer entscheidend, weißt du? Gott kann alles Mögliche proklamieren, aber wenn niemand dazu Ja sagt, wenn sich niemand damit verbindet, kommt es nicht zustande. Aber wenn wir Ja sagen, dann ist es gesiegelt, ja, dann ist es versiegelt. Amen. Und das glaube ich. Halleluja. Und jetzt wollen wir das Ganze versiegeln mit unserem Saatkorn, das wir säen heute Abend. Interessant, Bobby hat gerade dieses Beispiel mit der Schaufel gebracht, ja, die größere Schaufel Gottes. Und ich hatte dieses Wort wirklich Lukas 6, 38 und es ist genau das, was er gesagt hat mit der Schaufel. Es ist nämlich dieser bekannte Vers, weißt du, wo es heißt, mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Und dann sagt er, dieses Maß, mit dem wir messen, wird uns gegeben werden, wiedergegeben werden, gebt und es wird euch wiedergegeben werden. Und dann heißt es, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Das heißt, du misst mit einem bestimmten Maß, du heute Abend, weißt du, die Frage ist immer, was ist dein Maß? Für dich dein Maß. Es geht nicht darum, was ist jetzt der konkrete Betrag in erster Linie, das ist die zweite Stelle. Die erste Stelle ist, welches Maß misst du? So, okay, gut, bin ich auf der vorsichtigen Seite, ja. Oder so, was auch immer das für dich ist. Vielleicht ist für dich so, ist für dich vielleicht 5 Euro. Und dann so ist, okay, 20 Euro. So ist 100 Euro und oh, so ist, was auch immer. Verstehst du? Vielleicht ist für dich aber eine ganz andere Zahl. Aber mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Und dann sagt er, ein gedrücktes, was heißt das? Also zusammengepresst. Weißt du, er hat dieses Maß vor Augen, mit dem sie damals zum Beispiel Getreide gemessen haben. Und das war einfach so ein Maß. Und da wurden die Körner reingetan. Und wenn du es so richtig, richtig voll machen wolltest, dann musstest du drücken, ja, dass so die Körner so richtig aneinander gehen. Und nachdem sie gedrückt wurden, dann wurden sie nochmal geschüttelt oder gerüttelt. Das ist das Gerüttelte. Also gedrückt, gerüttelt, dann wieder gedrückt, gerüttelt, dass noch mehr reingeht. Und am Ende noch überlaufend. Also das ist die größere Schaufel Gottes, von der Bobby gesprochen hat. Also du kannst, sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Das ist tatsächlich so. Du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden, aber immer gedrückt, gerüttelt, überlaufend. Amen. Gedrückt, was haben wir? Gedrückt, gerüttelt, gut, gedrückt, gerüttelt, überlaufend. Amen. Das heißt, immer ein größeres Maß. Und heute Abend wollen wir wirklich bewusst hineinsehen in diese Bewegung Gottes, die Gott im Begriff ist zu starten. Amen. Wir wollen sozusagen heute Abend, weißt du, es ist ungefähr so, kannst du es so vergleichen, okay. Bitcoin wird eröffnet. Vor Jahren wurde Bitcoin eröffnet, okay. Wer damals in Bitcoin investiert hat, ich nicht, aber wer damals in Bitcoin investiert hat, ist heute Millionär. Warum? Weil damals war Bitcoin, das war ein Apfel und ein Ei und heute ist das, was damals ein Apfel und ein Ei war, eine Million. Ja, weil es funktioniert hat irgendwie. Ich bin nicht überzeugt von der ganzen Geschichte auf die Dauer, aber okay, ist auch keine Finanzberatung oder irgendwas. Ich habe da nicht investiert, aber egal. Wer damals investiert hat, ist heute Millionär. Amen. Und so ist es, wenn etwas, was gewaltiges Wachstumspotenzial hat, startet und du investierst, wenn du startest, dann hat es maximale Gewinnaussicht. Amen. Und heute Abend möchte ich, dass du investierst oder möchte ich, dass wir investieren, wirklich in das, was Bobby prophezeit hat, nämlich diese kommende Bewegung Gottes. Amen. Das heißt, immer wenn Gott etwas prophezeit, dann ist die Prophezeiung ein Saatkorn, ein Same, ein, wie mit den Worten Jesu, ein Senfkorn. Aber was passiert mit dem Senfkorn? Es wird ein Riesenbaum und viele finden darin Nahrung. Das heißt, es ist eine extreme Multiplikation. Amen. Das Wort ist gesät als ein Senfkorn. Jetzt darfst du es versiegeln mit deinem Saatkorn, das du säst, mit dem Maß, mit dem du misst. Ja, okay, großzügig oder so, wie auch immer. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wiedergegeben werden. Überlaufend, gedrückt, gerüttelt, geschüttelt. Du investierst zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze startet. Du hast die maximale Rendite. Verstehst du? Nicht nur finanziell, weißt, es geht nicht ums Geld, sondern vielleicht auch, es kommt darauf an, was du brauchst, ja. Aber es geht darum, dass Gott im Geben nicht übertroffen werden kann. Verstehst du? Geistlich, seelisch, materiell, finanziell, wie auch immer, in jeder Hinsicht in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du glaubst, wenn du dem prophetischen Wort glaubst, wenn du glaubst, dass Gott gesprochen hat heute Abend, dann möchte ich dich einfach ermutigen, ein Saatkorn da hineinzusäen. Wenn du es nicht glaubst, fühl dich frei, nicht zu geben. Aber wenn du es glaubst, dann säe ein Saatkorn. Frag Gott, was ist mein Maß, mit dem ich geben soll? Ja? Das Maß, mit dem du geben sollst, das ist, weißt du, ist ein inneres Empfinden. Für manche ist vielleicht so, wenn du heute Abend 10.000 Euro gibst, dann ist das für dich so, naja, so aus der Portokasse, ja, als Beispiel, ja, so ein kleines Maß. Ja. Für andere ist es, verstehst? Aber mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gegeben werden. Halleluja. Also frag den Heiligen Geist, wie soll ich geben heute Abend? Wie soll ich hineinsehen in diesen geistlichen Boden dieser prophetischen Deklaration, die wir heute Abend gehört haben? Und ich glaube, also ich werde echt sehen. Also meine Frau macht normalerweise immer die Beträge, aber ich werde heute Abend kontrollieren, ob es auch mit dem Maß ist, mit dem ich heute Abend säen will. Amen. Sie hat schon einen größeren Stift, ne? Okay. Verstehst du? Tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Du hast, wenn du hier vor Ort bist, du kannst in bar geben, wenn du das dabei hast, was du säen möchtest. Du kannst aber auch eine Verpflichtungserklärung benutzen, das ist unter deinem Stuhl. Kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Du kannst direkt natürlich auch überweisen mit deinem iPhone oder was auch immer du dabei hast, mit der IBAN. Du kannst PayPal nutzen, du kannst per Kreditkarte geben. Aber wenn du über Livestream zuschaust, bist du herzlich eingeladen, einfach diese Möglichkeiten zu nutzen. Tu einfach das, was er dir zeigt. Lasst uns hineinsehen. Ich glaube, wir sind am Start von etwas ganz, ganz Gewaltigem. Amen. Und ihr Lieben, ich bin schon gespannt auf das, was Gott noch an diesem Wochenende vorhat. Halleluja. Seid ihr excited. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, ihr seid gesegnet beim Geben. Wir segnen am Schluss noch die Sammlung. Jetzt geben wir die einmal durch. Und du tust das, was er dir gezeigt hat. Wie gesagt, Verpflichtungserklärungen sind unterm Stuhl, wenn du die nutzen möchtest. Ansonsten kannst du ihn bar geben. Und ihr, die über Livestream zuschaut, preist den Herrn. Ich freue mich, dass heute Abend auch schon wieder so viele im Livestream dabei sind. Wenn du es irgendwie möglich machen kannst, live dabei zu sein, morgen wird ein gewaltiger Tag werden. Amen. Um 10.30 Uhr geht's los, morgen früh. Mittags um 13 Uhr haben wir ein Pastoren- und Leitertreffen, 15 Uhr die Nachmittagsveranstaltung, 19 Uhr die Abendveranstaltung. Es wird ein gewaltiger, gewaltiger Tag werden. Und dann natürlich Sonntag 10 Uhr dann der Abschluss, dann mit Impartation und wie auch immer. Ich habe euch ja gesagt, an diesem Wochenende ist, wir sollen wirklich auch von diesem Mantel, den Bobby trägt, auch wirklich ganz gezielt auch ziehen und wirklich empfangen. Und nicht nur von Bobby natürlich, sondern von all den Sprechern. Aber heute Abend hat er gepredigt und er wird morgen natürlich weiter predigen und am Sonntag. Also habt eine gewaltige Erwartung. Und wenn du über Livestream zuschaust und du kannst es irgendwie möglich machen, live dabei zu sein. Ich sag dir, live ist live. Live ist was anderes. Amen. Wie von euch glauben, dass live was anderes ist als über Livestream? Ja, die Wissenschaftler sagen schon, alles du nimmst, glaube ich, 30% oder so von dem wahr, was wirklich in einem Raum ist, wenn du nur das Video siehst. Ja, wenn du nur das Audio hörst, ist es noch weniger. Aber wenn du im Raum bist, in der Atmosphäre, dann ist nochmal eine andere Dimension. Einfach der Aufnahme. Das sagen sogar Wissenschaftler. Das ist nicht nur eine geistliche Sache, sondern das ist auch eine wissenschaftliche Sache. Okay, deswegen, wenn du live dabei sein kannst, dann sei morgen früh 10.30 Uhr, sei live dabei. Ansonsten könnt ihr jetzt gleich im Anschluss, wir segnen jetzt gleich noch die Sammlung, aber dann könnt ihr natürlich hier zum Büchertisch gehen, ja, und euren Vers bekommen, ja. Also natürlich, wenn ihr ein Buch von Bobby kauft, ja. Okay, also nutzt die Gelegenheit, solange Vorrat reicht. Er hat, glaube ich, einen Koffer voll dabei, aber das ist natürlich auch nicht ewig. Also nutzt die Gelegenheit und dann, wie gesagt, schlaft sehr gut, sehr tief, sehr schnell, träumt was Schönes. Und seit morgen um 10.30 Uhr pünktlich wieder da. Wir starten pünktlich durch und wir sind schon gespannt, was Gott morgen noch alles vorhat. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben nochmal für alles, was er schon getan hat. Ihr Ordner bringt die Sammlung nach vorne. Halleluja. Wir segnen die Sammlung. Streckt einfach eure Hände aus zur Sammlung. Kommt schnell, schnell, schnell. Come on, come on. Ja, du kannst rennen. Ja, Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Streck die Hände aus. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gegeben hat. Wir danken dir für dieses Saatkörner, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du die größere Schaufel hast, Herr. Halleluja. Und so, wie wir in dein Reich investieren, mit dem Maß, mit dem wir messen, misst du uns wieder, aber immer gedrückt, geschüttelt und überlaufend, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir heute Abend wirklich dein Wort hören durften, Herr, für uns persönlich und für unser Land und dass wir Ja sagen konnten, Herr. Ja sagen, dabei zu sein bei dem, was du im Begriff bist zu tun, Herr. Und da haben wir hinein investiert und wir danken dir, Herr, dass es dort Frucht bringt, Herr. 30-fach, 60 und 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, sag zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Gott hat zu dir gesprochen. Heute Nacht wirst du einen guten Schlaf haben. Gott wird weiter zu dir sprechen. Und morgen kommst du frisch und voller Erwartung hierher. Und du wirst noch mehr gesegnet sein. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ihr seid gesegnet. Kommt gut nach Hause, auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet. Morgen um 10.30 Uhr geht's weiter. Den besten Abend, die beste Nacht. Bis dann. Ciao.